Herzlich willkommen hier im Golem. Vielen Dank, dass ihr bei dem schönen Wetter euch hergemacht habt. Ich bin Ole vom Freien Senderkombinat unter anderem und habe die Freude, hier zu moderieren. Und anders ist ja, was ihr alle wisst, ist immer ein bisschen undankbar, dieses Büchlein, diese Flugschrift, wie Nautilus sie genannt hat, die ich persönlich 2009 das erste Mal kennengelernt habe, als ich auf einer Demonstration, genau genommen einen Generalstreik in Paris war, wo eine große Demonstration war mit so vielen Leuten, wie ich sie in Deutschland eigentlich selten auf der Straße gesehen habe, wo ein Flugblatt auffiel, das in so einem chamoisfarbenen, dünnen Druck mit sehr guter Typografie, also auffällig guter Typografie für Linke, die ja von Gestaltung meistens keine Ahnung haben, in der eben einige Dinge zu lesen waren, zum Beispiel die Frage, wie wird die Situation verallgemeinerter Unruhe zu einer aufständischen Situation, was eben 2009 in Frankreich durchaus aktuell war, weil es eben verschiedene Bewegungen gab. Oder, und damit endete das Flugblatt, was tun, wenn die Straße einmal erobert ist, weil die Polizei dort auf Dauer besiegt wurde? Sind die Parlamente es noch wert, erstürmt zu werden? Was heißt es praktisch, die Macht lokal abzusetzen? Wie wollen wir uns entscheiden? Wie können wir uns am Leben erhalten? Wie werden wir uns wiederfinden? Das ist tatsächlich so eine sehr heterogene Fragestellung am Ende eines politischen Flugblattes, von ja eher so einer komischen Ablehnung der Parlamente als Quasselbude hin zur Frage, die eigentlich so eine der klassisch autonomen Fragen ist, nämlich wie lässt sich lokal Macht absetzen, bis zu einer Frage, die ja eher offen poetisch ist, wie man es fassen will, wie werden wir uns wiederfinden. Das Flugblatt ist dann hier wieder erschienen in diesem Bändchen, das wiederum in der Tradition steht. Das halte ich jetzt auch nur mal hoch für alle, die älteren Semester sind, das vielleicht in ihrem Bücherregal haben und die jüngeren Semester sind, können ja versuchen, es zu bekommen. Das ist die Flugschrift Nummer 6. Ich weiß gar nicht, wie viel Nummer diese Flugschrift ist. Oh, das haben wir inzwischen nicht mehr gezählt. Okay. Das ist hier von Rathgeb, vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung von 1975. Ein Buch, das eine Situationsbeschreibung gibt, der Gesellschaft des Überlebens, wie sie es nennen, die ein ABC der Revolution aufstellen, um dann eben die Gesellschaft der generalisierten Selbstverwaltung zu beschreiben. Das unsichtbare Komitee, das den kommenden Aufstand formuliert hat, hat den Imperativ des endlich das Reich der Basiskomitees. Das ist sozusagen eine bestimmte Tradition, die sich mit dem zum einen mit dem Verlag verbindet, zum anderen natürlich auch mit einer bestimmten politischen, aber insbesondere, und das denke ich, werden wir sicher auch heute diskutieren, eine spezifisch historische Situation, nämlich Frankreich 2007. Das Buch ist eine Intervention in einen bestehenden Diskurs, wie sozusagen das Flugblatt auch bei dieser Demonstration hat, sozusagen bezieht sich auf verschiedene Diskurse, also gar nicht, auch darauf werden wir sicher kommen, gar nicht so einfach zu lesen, weil Referenzen zur Situationistischen Internationale, die relativ offensichtlich sind, weniger offensichtlich die zur neueren dekonstruktiven Philosophie, Referenzen zu zum Beispiel auch der Hafenstraße, die in 6 Zeilen als Kommune, gelungene Kommune gewürdigt wird. Vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen. Die zweite Voraussetzung ist, dass im letztes Jahr, als das Buch erschien, gar nicht erstaunlicherweise, auch das werden wir sehen, dass das Bundesdeutsche Feuilleton sich darüber gefreut hat, also sowohl die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie den Aufstand propagiert, zumindest nicht in den Wirtschaftszeiten, aber tatsächlich sehr die Zeit, besonders die Zeitdiagnostik hervorgehoben hat. Niklas Mark hatte gerade neulich nochmal nachgelegt, wo er auch über Tikun geschrieben hat und nochmal gesagt, das sei wirklich eine exzellente Zeitdiagnose. Nur die kindischen Vorschläge zur Änderung der Gesellschaft wären so ein bisschen überflüssig. Was aber Alvaro und das Golem dazu gebracht hat, diese Veranstaltung hier zu machen, ist, dass es eben doch wenig oder relativ überschaubare Diskussionen der Linken gab. In der Taz und der Jungle World war so eine relativ lapidare Feststellung, dass das Buch einfach kein linkes Buch ist. Das soll mal die Rechten haben. Eine rechtsradikale Hetzschrift. Ach so, gut, das habe ich jetzt nicht mal rausgesucht. So, sodass tatsächlich wir heute ein bisschen versuchen anzufangen oder weiterzuführen, was dieses Buch angeht. Dafür haben wir ein illustres Podium. Ganz rechts sitzt Karl-Heinz Delvo, der mir vorher gesagt hat, ich soll ihn als gescheiterten Aufständischen vorstellen, der ehemaliges Mitglied der Rote Armee-Fraktion ist und heute einen Verlag mit dem Namen Leica hat, der verschiedene glaube ich, auch ganz interessante Schriften, wenn ich das richtig verstanden habe, veröffentlicht. Daneben Thomas Ebermann, Publizist und Dramaturg. Ganz außen Andreas Blechschmidt, der seit 22 Jahren unter anderem in der Roten Flora aktiv ist, aber wie sich versteht, glaube ich, hier in diesem Publikum nicht für die Rote Flora spricht. Und neben mir, und das ist ein bisschen unhöflich gewesen, dich eigentlich als Letzte vorzustellen, weil eigentlich müsste ich dich natürlich zuerst vorstellen, aber du hast schon so reingeredet, dass ich, dann ist Hanna Mittelstädt vom Verlag Nautilus, die eben auch schon dieses Buch mit herausgegeben, ich glaube sogar übersetzt hat. Also von daher ganz illustriert. Und ich habe ein paar Fragen mir überlegt, also ich werde auch jetzt das als Moderator, das war die längste Zeit, die ich geredet habe, denn jetzt übergebe ich natürlich an das Podium und wollte sozusagen so eine Eröffnungsfrage an alle vier gestellt, nämlich dahingehend, wie eigentlich der Status dieses Buches eingeschätzt wird, dass euch ja offenbar auch alle so interessiert, dass ihr hergekommen seid und eben worin eigentlich so der zentrale Beitrag für die momentane politische Diskussion gesehen wird. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, ich habe es selber auch so ein bisschen gelesen, es ist ein bisschen wie so ein Jugendroman à la Catcher in the Rye oder so, wo dann nochmal so bestimmte Sachen zusammengefasst werden, die es populär haben werden lassen. Genau, und dann gebe ich das Mikro einfach nach rechts weiter. Das müssen wir jetzt kurz. Ja, Anfang ist immer scheiße, aber einer muss, und wir haben abgemacht, 10 Minuten darf man am Anfang. Ihr ahnt gar nicht, was für ein Disproporz das zu meinen vorbereiteten Notizen bildet. Ich will wenigstens eingangs auf ein Paradox hinweisen, das einiges über das Buch und über unsere Situation aussagt. Auf Seite 79 des Buches wird mal wieder vorgeschlagen, dass man mit anderen Fraktionen der Linken nichts zu tun haben soll, weil das sind verfaulende Kadaver oder Imitationen von Staatlichkeit oder jedenfalls haben die nichts beizutragen, die kann man am Wegesrand liegen lassen und besonders zu meiden, heißt es, da seien auch die aktivistischen Milieus. Ihr Verschleiß, so wie das Übermaß ihrer Ohnmacht haben sie dazu untauglich gemacht, die Möglichkeiten der Gegenwart wahrzunehmen. Im Übrigen redet man dort viel zu viel mit dem Ziel, eine unglückliche Passivität auszufüllen. Und nun haben wir so einen vollen Saal und werden mutmaßlich 2 Stunden reden. Und nach der Diktion des Buches füllen wir damit gerade unsere Passivität aus. Unsere Resignation und so weiter. Also das Buch kommt sehr daher im Gestus des entschlossenen Tatmenschen, der ziemlich verächtlich auf gescheiterte Anläufe anderer Fraktionen der Linken oder auch verwandter Fraktionen schaut, der Bescheid weiß, womit man sich nicht befassen soll. 2 Abschnitte zum Thema: Kümmert euch bloß nicht um Kunst und Literatur, das lenkt nur ab. Es ist nur ein Überbauphänomen. 2-3 Absätze gegen alles, was Arbeit am Begriff interessant finden könnte, theoretischen Streit interessant finden könnte. All das wird abgetan als Gelaber von Vollversammlung. Es kommt also so ein bisschen daher wie: Bis jetzt ist alles gescheitert, macht mal die Straße frei, jetzt kommen wir. Und wir sind zweifelsfrei. Das ist eine ziemlich triviale Werbemasche und Attitüde, die, wenn man so alt ist wie ich, ungefähr 12-mal schon erlebt hat. Es ist das Recht derer, die das erste Scheitern erst vor sich haben, davon zu schwadronieren, dass die Falschheit vorheriger oder gleichzeitiger Optionen sich aus der Fehlerhaftigkeit und mangelnden Tatkraft speisen. Das Buch ist von dieser Tatkraft gespeist, von dieser behaupteten Tatkraft. Und das macht einen Menschen, der gerne am Begriff arbeitet, also versucht genau zu sein, unheimlich schwer, die Frage zu beantworten: Wollt ihr das überhaupt wissen, was der Einwand ist? Bei der Lektüre des Buches habe ich 40, 50 Mal an den Rand geschrieben, falsch. Das kann man natürlich psychologisieren als meine mangelnde Bereitschaft zur Aktivität, aber einige Beispiele will ich doch geben, was genaues Lesen bedeutet. Zum Beispiel ist ja sehr früh die Behauptung aufgestellt worden, wir sehen keine, ist die Behauptung aufgestellt worden, dass die Arbeitsgesellschaft das Angebot an der Verwertung der wahre Arbeitskraft einbüßt. Die Arbeit sei überflüssig geworden. Ich zitiere die Verlagerung, Mechanisierung, Automatisierung, Digitalisierung der Produktion sind dermaßen fortgeschritten, dass sie die für die Herstellung einer Ware notwendige Menge an lebendiger Arbeit, hört genau hin, auf fast nichts reduziert. Wir erleben das Paradox einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Die Mehrheit sei überflüssig, auch das ist ein Zitat, Produktion gegenstandslos geworden. Es gibt sogar das Wort von der entmaterialisierten Produktion. Ich lese das und denke, das ist alles Irrsinn. Es ist einfach falsch. Es trifft nicht zu, dass in der jetzigen Phase der Menschheit weniger Menschen industrielle Lohnarbeit machen. Es gibt eine Weltmarktkonkurrenz. Es gibt eine Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit. Es gibt eine standortausschlaggebendes Ringen darum, die Alimentation der Nichtarbeitenden, also der Rentner und Arbeitslosen, zu verringern. Es gibt einen wahnsinnigen Kampf, der Menschen bluten lässt, Menschen verarmen lässt. Aber es gibt keine Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Es gibt Sektoren in Europa, wo wegen unterlegener Produktivität, zum Beispiel junge Leute kaum noch Zugang zu qualifizierten Berufen im Arbeitsmarkt finden. Wir sehen das in Griechenland oder Teile der spanischen Jugend, beklagen sich gerade darüber. Aber es gibt das nicht. Gäbe es das, wäre der Kapitalismus nicht mehr reproduktionsfähig. Wenn der Anteil des konstanten Kapitals, also des Maschinenparks an der Produktion so hoch wäre, dass die Vernutzung menschlicher Arbeitskraft, durch die ja die Ausbeutung stattfindet, ein zu vernachlässigender Faktor wäre, gäbe es keine Kapitalakkumulation mehr. Ich stehe da sozusagen vor mit offenem Mund und denke, ihr seid verrückt, aber ihr seid sehr schwungvoll, das gebe ich zu. Ein zweites Beispiel für genaues Lesen, und ich weiß, ich stehe jetzt in der Gefahr, der Sophisterei bezichtigt zu werden. Ein gar nicht so theoretischer Satz, auch sehr früh gefallen. Wir erkennen die Notwendigkeit an, Geld zu finden, ganz gleich mit welchen Mitteln. Ganz gleich mit welchen Mitteln, weil es gegenwärtig unmöglich ist, darauf zu verzichten, nicht aber die Notwendigkeit zu arbeiten. Dieser Satz ist in einem Ausmaß leichtfertig, Leute. Dieser Satz kann unterschrieben werden, denkt euch was aus, von den Hells Angels. Dieser Satz, wenn es gleichgültig ist, wie, erlaubt es die Despotie des Bandenwesens, kreiert das einen Begriff von Spießer, wie ihn hierzulande der abgebrühteste Zuhälter benutzen kann. Es ist nicht gleichgültig, wie man sagt, und ich bin gewiss auf diesem Gebiet nicht pietistisch, und wenn wir nachher betrunken sind, kann ich auch erzählen, was ich alles an Verbotenen schon gemacht habe. Aber niemals unter der Maßgabe, egal wie. Ich glaube, diese Passage des egal wie ist ein Schlüssel zum Verständnis der Romantisierung von Strukturen in Elendsvierteln. Sehr häufig wird in dem Buch ja betont, das seien die eigentlich die letzten noch halbwegs lebenswerten Orten. Wir haben es also zu tun mit einer Romantisierung von besonders armen Stadtteilen. Dort sei es schön, es gibt ein geheimen Neid des Bürgertums, dass dort noch Riffraff und Kraut und Unübersichtlichkeit herrscht. Ich teile diese Auffassung nicht so sehr. Ich die kleinbürgerlichen, mit Reihenhäusern versehenen Vorstädte des Kleinbürgertums verachte, werde ich mir niemals einreden lassen, dass dort, wo die Armut grassiert, es auch noch schön ist. Insbesondere werde ich mir nicht einreden lassen, dass dort, wo die personale Abhängigkeit ausgeprägt ist und in gewisser Weise das widerwärtige staatliche Gewaltmonopol ersetzt hat, sich besonders gut leben lässt. Ich komme deswegen zu dem, was, ich will es einmal sagen, die Romantisierung ist so charakteristisch, dass man nicht nachfragen darf, wegen des Schwungs, wegen des schriftstellerischen Schwungs. Und dafür steht für mich nur das Beispiel Hafenstraße. Dazu heißt es, man hat in Hamburg gesehen, wie eine Handvoll Bewohner besetzter Häuser entscheidet, dass man von nun an über ihre Leichen gehen müsse, um sie zur Räumung zu zwingen. Ich kann euch nur sagen, es war nicht so. Gott sei Dank war es nicht so. Sondern diejenigen, die mit einer berechneten Militanz dafür gekämpft haben, haben nicht ausgedrückt, ich bin auch bereit dafür zu sterben, es wäre doch furchtbar, für schöner Wohnen auch noch sterben zu wollen. Aber das ist nicht, sondern diese Behauptung einfach, diese Ungenauigkeit, dieses, wo ich sage, gut, dass die Leute ihre Militanz kalkuliert haben, gut, dass sie sich nicht mit Feuerwaffen bestückt haben und etwas anderes, gut, dass sie die relative Bedeutung ihres dennoch wichtigen Kampfes begriffen haben. Damit bin ich bei dem, was ich abschließend übergeordnet sagen will. Ich glaube, das Übergeordnete ist die Behauptung, man müsse eigentlich nur aufschreiben, dass sich die Zivilisation, also dieses scheußlich janusköpfige Geschlecht der Geschlecht oder Produkt der Aufklärung im Niedergang befindet. Ganz viele Passagen, mal prosaisch groß, mal nüchtern behaupten, wir schreiben eigentlich einen Niedergang nur auf. Und nun kommt sozusagen, wie beurteilt man das? Auf Seite 60. Soll man doch auf große soziale Störungen zusteuern? Sollen die Verwilderung der Population, die planetarische Bedrohung, das Ende der Zivilisation doch kommen? Jeder Kontrollverlust ist allen Szenarios des Krisenmanagements vorzuziehen. Und an anderer Stelle, wir sehen keine andere realistische Option, als so früh wie möglich die Bude zu zerschlagen und bis dahin aus jedem Zusammenbruch des Systems Nutzen zu ziehen, um an Stärke zu gewinnen. Dies ist der frontalste, für mich denkbar frontalste Angriff auf solche Schriften wie die Dialektik der Aufklärung. Wenn man unbefangen den Niedergang der Zivilisation, von der wir ja wissen, dass sie nicht durch eine chinesische Mauer von der Barbarei getrennt ist, sondern deren Voraussetzung. Wenn man einmal ausdrückt, das Wegfegen der Zivilisation ist etwas, auf das ich große Vorfreude empfinde. Wenn man einmal gesagt hat, jeder Kontrollverlust ist ein Szenario des Krisenmanagements vorzuziehen, dann frage ich euch, wie geht es Menschen, die dort leben, wo das staatliche Gewaltmonopol, das ich verachte, das ich in ungezählten Schriften auseinandergenommen habe, rechtsphilosophische Drangsalierung des Menschen, Einsperren des Menschen in Regelwerk und Entsagung und so weiter. Wie geht es Menschen aber wo, kriterienlos, diese Zivilisation zusammengebrochen ist zugunsten einer Struktur von Clanherrschaft und personaler Abhängigkeit? Angst davor zu haben, dass Menschen in ihrem jetzigen Zustand, und ich betone, in ihrem jetzigen Zustand, triebbefreit agieren können, also mal handeln, wie die Gesinnung so gewachsen ist, Angst davor zu haben, schüchtern davor zu sein, dazu bekenne ich mich, Und das hat etwas zu tun mit, ich kann die relative Apologetik in diesem Buch gegenüber dem irakischen Widerstand nicht teilen. Dort gibt es kein staatliches Gewaltmonopol zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde. Aber da gibt es ein tyrannisches sich unterordnen müssen unter diejenigen, die in dieser nicht vom staatlichen Gewaltmonopol geprägten Struktur überleben müssen. In diesem Buch gibt es ein Lob für die Hisbollah als gutes Beispiel für Selbstversorgung. Wer noch einen Blick hat auf Individualität, auf die Sehnsucht, irgendwie anders sein zu können, kann sich nicht vorstellen, dass in dieser, wenn wir jetzt mal Hisbollah, so wird es hier gemacht, als nichtstaatliche Struktur setzen, in diesen Verhältnissen überleben zu können. Ich glaube auch, dass das nicht nur Hässliche, aber auch Hässliche in seiner Janusköpfigkeit beschrieben werden muss. Die Banlieues vor Paris haben auch, falls es dort gelingt, sozusagen die Staatsmacht fernzuhalten, das ist hier die These des Buches, dass das da zeitweise gelungen ist, haben auch widerwärtigste Strukturen von Bandenherrschaft, haben auch die Demütigung zum Beispiel von Frauen, wenn diese sich den angesagten Verhaltensweisen der männlich starken, tatkräftigen, zweifelsfreien Leute nicht unterwerfen. Es heißt für mich nicht, das heißt es niemals, dass ich überwechsel auf die Seite der Dämonisierung von Unterschicht. Das ist eine alte bürgerliche Redensart. Das Proletariat sei brutal und so weiter. Oder vor 15 Jahren das Schanzenviertel könne man nicht leben, weil da ein schwarzer Dealer gesichtet wurde oder irgendetwas anderes. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine damit, man kann das auch Hässliche nicht als das Positivum gegenüber der verachtenswerten Zivilisation behandeln. Zum Schluss, auffällig sind die zahlreichen Anspielungen auf oder die zahlreiche Apologetik vormoderner Lebensformen. Ich teile diese Apologetik gar nicht. Ich halte es, als Beispiel werden zum Beispiel gegeben, Frauen, die überlegen, lächeln, weil sie in der algerischen Subsistenzwirtschaft immerhin unabhängig von Nahrungslieferung durch die Zentralmacht sind. Ich finde diese unglaublich langen Arbeitstage, die diese Frauen haben, weil es noch keine oder kaum Teilung der Arbeit gibt, weil es noch eine männliche Vorherrschaft gibt, unerträglich. Es ist sehr viel Romantisierung dabei. Es sind dolle Sachen werden behauptet, von denen ich nicht weiß, ob ich sie überprüfen kann oder nicht. Sie erinnern sehr an die Legende vom edlen Wilden. Beim Tsunami wissen die Eingeborenen, dass etwas droht und fliehen mit den Vögeln in die Berge, während die dekadenten Touristen weiter planschen und gar nicht mitkriegen, dass ihr Leben gleich erlischt. Das ist furchtbar, sowas zu sagen. Das ist furchtbar, das ist barbarisch. Das negiert die Errungenschaften der industriellen Arbeitsteilung. Und diese Vielzahl davon ist, glaube ich, ein attraktiv machendes Buches. Denn man kann, wenn man das Buch ernst nimmt und da drin liest, sich ganz schön viele Plätze aussuchen, wo man sagt, auch mit dem, was ich mache, was eigentlich ganz trivialer Alltag ist, bin ich aber ganz schön Bestandteil einer großen revolutionären Bewegung. Also zum Beispiel die These, wir müssen jetzt dringend lernen, wie man Pflanzen anbaut und Tomaten macht und sowas. Da habe ich natürlich vor meinem Auge die sehr angepasste Landkommune, die fleißig mit den Körnern rummacht und auch noch behaupten darf, sie sei Bestandteil eines kommunistischen Projekts. Also diese Masche, du musst nicht viel machen. Und die Lebensberatung, bei uns wird man glücklich, sind die Bauerfängereien für in der Substanz antimoderne, gefährliche, die Dialektik der Aufklärung nicht berücksichtigende und den Gedanken verwerfenden Herangehensweise, die uns aufträgt, auch imstande der Unfreiheit, also imstande der kapitalistisch verfassten Gesellschaft, meint Adorno damit, alles zu tun, dass das, was bisher menschheitsgeschichtlich das Schrecklichste war, sich nicht wiederhole und nicht Ähnliches. Ich kann keine Vorfreude auf Katastrophen, die ich nicht ausschließen will, empfinden, sondern Angst und Glaube, dass zunächst einmal ein völlig anderes Bewusstsein entstehen müsste, um eine staatsfreie Gesellschaft so zu apologisieren, wie es in diesem Buch passiert. Okay, ich bin jetzt die Zweite. Ich spreche hier als Verlegerin dieses Buches, nicht als Autorin, aber als Verlegerin. Und ich werde dieses Buch in dem Sinne nicht verteidigen, weil ich ja auch gar nicht die Autorin bin. Aber ich möchte die Traditionslinie, in der dieses Buch steht, verteidigen, die nämlich die Traditionslinie unseres ganzen Verlages ist, wie Ole schon gesagt hat. Ist unsere ganze Verlagsgeschichte eigentlich aufgebaut, um ähnliche Ansätze des Politikverständnisses, des revolutionären Verständnisses. Wir haben seit den 70er Jahren eben diese berühmten Texte der Situationisten veröffentlicht, übersetzt aus dem Französischen und immer wieder solche, also auch sehr die französische Tradition gepflegt in unserem Verlag durch Übersetzungen. Dieses Buch hat 120 Seiten. Es ist ein Pamphlet. Ein Pamphlet ist natürlich in der deutschen, gerade auch in der deutschen linken Tradition, nicht sehr üblich. In Frankreich gibt es das alle naslang, so ein Pamphlet. Dazu gehört die große Geste, dazu gehört dieser Stil. Und ich habe den heutigen Abend so verstanden, dass wir uns hier treffen, um das Phänomen dieses Erfolgs, dieser Wirkung dieses Buches zu versuchen zu ergründen und nicht schon von vornherein das zu sagen, ich habe aber recht und ich sehe das aber anders. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin ganz unterschiedlicher Meinung. Ich bin in jedem Punkt anderer Meinung als Thomas. Ich werde es aber jetzt nicht im Einzelnen darlegen, weil ich finde, dieses Buch ist so kontrovers, das muss jeder selber lesen und jeder kann selber daraus ziehen, was er darin sieht oder sie. Ich möchte jetzt sagen, wie wir dazu gekommen sind. Wir waren in Frankreich und sind durch die Buchläden da gegangen und wurden von einem Übersetzer darauf aufmerksam gemacht, auf die ungeheure Wirkung, die dieses Buch in Frankreich hatte, die zusammenhing mit einer sehr starken Repression gegen die vermeintlichen Autoren. Diesen Autoren wurde vorgeworfen, sie hätten so Betonkrallen in Oberleitungsmasten des TGVs gehängt, um die Linien des Schnellverkehrs zu sabotieren. Das ist ihnen nie nachgewiesen worden. Die sind aber mit einem ungeheuren repressiven Einsatz des Militärs in dem Dorf Tarnac in Südfrankreich gefangen genommen worden, lange im Knast gewesen und irgendwann wieder entlassen worden. Das Buch ist sehr stark diskutiert worden, auch in England, auch in den USA. Und wir haben dann gedacht, okay, wir gucken es uns mal an. Die alte Generation im Verlag hatte dann schon gesagt, oh je, schon wieder so ein situationistisches Pamphlet, das haben wir doch schon in den 70er Jahren gemacht, müssen wir das nochmal machen? Wir wollten das eigentlich gar nicht. Aber unsere jungen Leute haben gesagt, ihr Mensch, ihr immer mit euren Dinosauriern, wir wollen die jungen Stimmen, wir wollen das machen. Und deshalb haben wir das auch gemacht. Und ich finde, die Wirkung, die dieses Buch hatte, ist ja ein Phänomen. Also wir haben in kürzester Zeit 25.000 Stück verkauft. Davon hat natürlich die Gruppe einen angemessenen Anteil bekommen und konnte gewisse Probleme damit lösen. Die Diskussion in den Feuilletons war immens. Also wir hatten ganzseitige Aufmacher in den Feuilletonseiten. Natürlich waren wir als Verlag total überrascht. Wir haben 2000 Stück gedruckt. Also wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass so ein Buch in der jetzigen Zeit, auch noch so französischlastig, mit sehr starkem Bezug auf die französischen Bewegungen der Vorstädte, dass das so eine Wirkung erzielen kann. Und sicher muss man die Wirkung auf das Feuilleton untersuchen, die ist einerseits interessant. Dann gab es aber das Phänomen, dass sehr viele Lesende sich für dieses Buch eingesetzt haben. Wir hatten noch nie so viele Buchhandlungen, die stapelweise ein politisches Buch bestellt haben, auf den Tisch gelegt haben, als Aussage, als Zeichen, als Ausdruck ihrer unformulierten Unzufriedenheit. Und das waren nicht die normalen linken Buchläden, das waren sehr weitgehend einfach engagierte Buchläden oder auch engagierte Buchhändler in großen Kettenläden, die stapelweise dieses Buch hingestellt haben. Es ist doch zu untersuchen, warum so ein Buch so eine Wirkung haben kann, und zwar auf so unterschiedliche Leute. Immerhin könnte man das besprechen. In den linken Milieus wurde es auch relativ viel diskutiert. Soweit wir das mitbekommen, gibt es in jeder Stadt solche Diskussionen wie heute Abend. Gut. Es geht uns als Verlag um Anregungen zu Diskussionen. Es geht uns nicht darum, Recht zu haben, sondern wir als Verlag sind kein Parteiverlag. Wir liefern Material, mit dem jeder umgehen kann, den man als Bereicherung empfinden kann und auf dem man aufbauen kann. Für uns selber ist der mögliche Beitrag eine Erinnerung an die, was die Situationisten Basisbanalitäten genannt haben. Das ist also der Bezug auf die Subjektivität, auf die Individualität und die Verweigerung der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Repräsentationen und Institutionen. Dieser Bruch, diese radikale Ablehnung der bestehenden politischen Repräsentationen ist, denke ich, das, was die Faszination ausmacht. Das ist so unversöhnlich, diese unversöhnliche Haltung dieser Autoren. Ich denke, da geht im bürgerlichen Feuilleton eine gewisse Faszination davon aus, und bei vielen kann es eine Anregung sein, über ihre eigene Geschichte, über ihre eigene politische Tätigkeit nachzudenken und die Frage der subjektiven Verankerung neu zu denken. Wie fühle ich mich, wie kann ich, was die Anarchisten geschichtlich die Affinitätsbeziehungen genannt haben, wie kann ich das heute herstellen? Was ist der Unterschied zwischen Affinitäten und, das nennen diese Autoren ja Kommunen, was ist der Unterschied zwischen Kommune und Milieu oder Kommune und fertiger Institution? Es geht den Autoren bestimmt nicht gegen demokratische Strukturen, es geht gegen demokratische Institutionen, wie sie jetzt bestehen. Und nicht gegen Basisdemokratie, gegen eine Formulierung und genaue Formulierung der eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückzuführen. Die Sprache ist ganz wichtig. Als Verlag bekommt man sehr selten so einen geschriebenen Text auf den Tisch. Deshalb auch, haben wir gesagt, interessant, dass die Sprache, die Neudefinition und die Genauigkeit der Sprache und die Originalität der Bilder ist wichtig und ist für uns als Verlag auch ein Grund, warum man ein Buch macht. Vielen Dank. Genau, wo sich ja schon einige Differenzen ganz, ganz schön. Für Thomas war es sehr schwer, als Erster zu reden, als Dritter zu reden ist auch nicht einfach, weil schon das ein oder andere Argument. Bitte? Nur als Zweiter ist super einfach. Nein, das wollte ich auch nicht. Als Zweiter ist es ganz schwer. Als Verlegerin hast du schwer, aber es ist auch richtig, dass du als Verlegerin das Buch verteidigst. Das würde ich an deiner Stelle genauso machen. Ich gebe das einfach nur so als kurze Vorbemerkung. Selber ja Bücher raus, die sich mit Widerstand beschäftigen. Da sind immer Filme drin. Ich möchte mit meinem Kollegen eine Abbildung von Protest und Widerstand weltweit seit Mitte der 60er Jahre machen. Deswegen interessiert mich natürlich auch das, was heute aktuell ist. Und ich habe das Buch über das Feuilleton mitbekommen und ich muss sagen, das hat mich deswegen auch erstmal interessiert, aber ich habe große Schwierigkeiten gehabt, mich durch dieses Buch durchzuarbeiten. Das muss nicht an dem Buch liegen, das kann auch an mir liegen. Nicht? Also ich will damit jetzt. Ich habe mir aber deswegen jetzt überlegt, dass ich meine Kritik an dem Buch formuliere und versuche, eine Position zu entwickeln, in der Hoffnung, dass wir dann auf dieser Basis von mir aus diskutieren können. Der kommende Aufstand im Feuilleton, hoch gelobt, das könnte einen misstrauisch machen, aber auch ein schöner Traum. Warum auch nicht? Es ist möglich, dass er kommt. Ich schaue mir Europa an und sehe in den letzten Jahren, es zeigt sich etwas auf der Straße. Endlich Zeichen von allgemeinem Widerstand gegen den Kapitalismus, manchmal einfach nur Aufruhr. In den Banlieues, in Griechenland, jetzt in Spanien. Ob die Wutbürger in Stuttgart dazugehören, weiß ich nicht. Irgendwo sicher auch in einer Welt, die neben ihren Besitzakkumulationen das Individuum vom wesentlichen Einfluss auf sein Leben enteignet. Die Jugendlichen sind immer die Ersten, in denen sich die Revolte zeigt. Vielleicht ist die Zeit reif für etwas Neues. Vielleicht ist es schon so, wie Marx sagt, wenn die Dinge vom Menschen erkannt sind, erkennt man auch, dass sie schon lange vor ihrer Entdeckung in der Welt waren. Das Bewusstsein hinkt bekanntlich der Geschichtsentwicklung nach und holt eruptiv auf. Es gibt ein Bewusstsein, welches zur Kritik drängt, und es gibt eine Kritik der Dinge, die das Wissen erst zur materiellen Erkenntnis machen. Vielleicht kommt ein Aufstand. Ich bin dabei. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Wir bewegen uns gerade von Krieg zu Krieg, ohne dass sich viel tut. Die Hierarchisierung der Lebenszuteilung ist allgemein unangefochten. Im Mittelmeer ersaufen mit Wissen der großen Mehrheit der europäischen Bevölkerung die Flüchtlinge. Vielleicht stehen wir erst einmal vor einem kommenden Faschismus. Der kommende Aufstand ist kein Selbstläufer. Es finden Kämpfe statt. Die können wir verlieren. Wenn der Aufstand kommt und eine Chance haben soll, dann muss er über das Partikulare hinausgehen. Er muss also auch die erreichen, die meinen, dass sie zu den Gewinnern im Kampf um die Zuteilung von Lebensrechten gehören. Ich bezweifle, dass hier das Lob auf die Bande ausreicht, weil sie angeblich das verkörpern, was der Normalbürger angeblich sich ersehnt, jedoch in seinem Normalleben nie erlebt. Substanz meint auch, der Aufstand ist mit Kämpfen der Vergangenheit verbunden. Er aktualisiert die dort gemachten, heute aber brachliegenden Erkenntnisse und Erfahrungen. Ohne sie bleibt alles singulär und geschichtslos. Der kulturelle Bruch mit einer gesellschaftlichen Normmoral, die Bestandteil einer kollektiven Disziplinierung und Entfremdung war, das gab es schon. Die sogenannte freie Sexualität, das Leben in Kommunen, der Sozialbetrug als hochgehaltener, antistaatlicher und antikapitalistischer Akt, das subversive Getue, die 70er Jahre sind voll davon. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein, Steine werfen auch, am Ende ist man im Bundestag. Die Überbauinstanzen des Systems waren gestürmt worden. Und was stellt das System fest? Die unterschiedlichen Lebensformen sind in die Warenproduktion integrierbar. Je undisziplinierter sie sind, je effektiver und kreativer sie sind für den Zweck des Kapitals, der radikale Schein ist der bessere Reproduktionshaushalt für seine Subjekte. Kann das überzeugend sein? Das einfach zu wiederholen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Das Gegenkulturelle bietet keine Basis, um langfristig gegen das System vorzugehen und seine permanente Verwertungsgewalt zu brechen. Wahrscheinlich wird Jung von Matt demnächst die Mercedes-Werbung neu gestalten. Die P-Klasse mit Elektromotor. Der kommende Aufstand für eine saubere Welt hat begonnen. P-Klasse steht für Protestklasse. Gewiss richtig ist auch, dass im Aufstand oft erst die Destruktion kommt. Es reicht, hat Marcuse damals gesagt, zu Anfang die einfache Negation, dass wir sagen, was wir nicht wollen. Die zweite Negation, dass wir die Ablehnung als Haltung überwinden und etwas Neues setzen, kommt später. Die alte Ordnung, die in uns steckt, muss aufgelöst werden. Das Innere wird durch die äußere Struktur bekämpft, die es permanent erneuert. Wir müssen also mit den bisherigen Normalzuständen brechen, um davon getrennt zu sein und uns zu befähigen, eine neue Sicht auf die gesellschaftlichen Dinge zu finden. Der Aufstand ist also eruptiv. In dem Eruptiven kann er auch gewaltsam und destruktiv sein. Das ist nun mal so. Das Eruptive zerstört und produziert unzählige Fehler und oftmals Vergehen und Verbrechen, die wir nicht verteidigen können. Hier muss man nur an die drei getöteten Bankangestellte in Griechenland im Mai 2010 erinnern, die Opfer eines anarchistischen Feuerspiels wurden, mit dem Burn, Baby, Burn das System getroffen werden sollte. Das Abfeiern der Riots kann schnell die Basis des Aufstands, zu der Vertrauen in die Akteure gehört, zerstören. Irgendwann später muss man auch die Frage stellen, was bleibt? Was hat sich konstituiert? Wo ist im kommenden Aufstand die Reflexion zum negativen Potenzial in den Riots? Kann man alles ignorieren und nur dem Jugendwunsch frönen? Ich bin, wie man sieht, kein expliziter Freund der Riots. Ich verstehe sie und ich verurteile sie nicht. Die, die arm, unterdrückt, oftmals bildungsbeschränkt und gedemütigt sind, die nutzen die Chance, wenn plötzlich das repressive Netzwerk des Systems reißt, um Rache zu nehmen, um sich einmal auszuleben, um Stärke zu fühlen und um ein kleines Stück vom Kuchen zu rauben, endlich jemand zu sein, der wahrgenommen wird als Subjekt und nicht als Opfer. Ich bin kein expliziter Freund dieser Riots, denn ich weiß, dass die, die ganz unten sind, lange brauchen, bis sie ihren wirklichen Feind kennen. Sie handeln in der Regel zuerst immer gegen falsche Feinde. Sie brauchen unsere Solidarität, weil sie sich zuerst vielleicht nur im Riot, in der Eruption bewegen und ausdrücken können. Bewusstsein, Identität entsteht in der Konfrontation. Sie haben ein Recht auf einen Lernprozess. Wenn Ihnen in der Gesellschaft der Lernprozess verweigert wird, mit dem Sie eine selbstgesetzte politische Identität entwickeln können, dann müssen Sie eben zugreifen und zuschlagen, wo sich eine Lücke bietet. Ich will Sie verteidigen und solidarisch sein, aber ich kann Sie nicht abfeiern. Sie sind genauso Ausdruck der Zerstörung durch das System und ebenso des noch unbegriffenen Wegs, um daraus zu entkommen. Nicht nur die äußeren gesellschaftlichen Verhältnisse stehen Ihnen und uns im Weg, sondern auch die Verinnerlichung dieser Verhältnisse in uns. Es gibt keine radikale Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen ohne die Kritik an uns selbst. Ich will auch die Überlebensstruktur eines Zigeunerlagers, das ist ein Zitat, wie es im Buch heißt, verteidigen, die nicht nur vom Staat, sondern von manifesten gesellschaftlichen Ressentiments bedroht und dauernd verfolgt sind. Aber ich feiere diese in der Regel reaktionären Clanstrukturen mit Herrschafts- und Geschlechterstrukturen aus der Vormoderne nicht ab, um die vermeintliche Undurchdringlichkeit ihrer Strukturen, Zitat, zum Bestandteil des Gerüsts einer politischen Solidarität unter uns zu machen. Ihre Clan- und Familienabhängigkeit, ihre auf Atavismen fundierte Bandenstruktur ist kein Modell für ein emanzipatorisches Kollektiv, das alle zu Subjekten über ihren Lebenslauf befördern will. Ich will unter uns keine bedingungslose Solidarität. Im Gegenteil, ich will, dass wir uns untereinander viele Bedingungen setzen und sagen, bis hierhin, Genossin und Genosse, und nicht weiter. Undurchdringlich für die staatliche Einmischung sind heute auch die mafiösen Clans in Europa, extra legale Gruppen wie die Hells Angels oder Bandidos oder die Warlord-Strukturen in einigen sozial und institutionell besonders zerstörten Regionen in der Welt. Die sind für die anderen, die nicht dazugehören, zu fürchten. Zu fürchten sind sie auch für die, die dazugehören, die darin von Haus aus aber die Schwächeren sind. Ich erkenne keine Notwendigkeit an, Zitat, Geld zu finden, ganz gleich mit welchen Mitteln, weil es unerträglich leichtfertig, fahrlässig oder infantil vom autonomen Kollektiv im kommenden Aufstand so geschrieben wurde, die damit jeder möglichen obszönen Verwerflichkeit Tür und Tor öffnen. Auch den Armen und Unterdrückten ist zuzumuten, sich einfache soziale und moralische Orientierungen zu geben, die das Recht der anderen mitdenken und in das eigene Handeln integrieren. Ich bin erstaunt über solche Sätze. Ich bin erstaunt über die Geschichtslosigkeit des Textes. Erstaunt über die Geschichtslosigkeit der Vorschläge. Ich lese eine Kulturkritik in dem Buch. Na gut, kann man so sagen. Neu ist sie nicht und besonders tiefgängig auch nicht. Das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Das ist das Problem, dass in der Kulturkritik schon unendlich viel erkannt und gesagt worden ist. Aber dass Sie dieses Problem nicht reflektieren, verstehe ich nicht. Dass es ein Gegenleben zur Waren produzierenden Gesellschaft kaum gibt, fehlt auch der Transformationsriemen von der Kulturkritik zur materiellen gegengesellschaftlichen Aktion. Deswegen kann das Feuilleton, das bürgerliche Feuilleton aus meiner Sicht, diesem Text auch zujubeln. Ich suche nach einem Anker im Buch, irgendetwas, wo ich erkenne, da ist etwas Neues. Diesen kleinen Faden müssen wir in der Hand behalten. Da entsteht eine neue Kraft, eine Kraftquelle für die Revolte. Der Zweifler in mir fragt sich schon, ob ich vielleicht zu alt bin. Das kann ja auch sein. Dann lese ich Anleitungen zum Handeln, wie kollektives Erschleichen von lokaler Sozialhilfe, notwendige Bereitschaft zum Betrug und dessen Ergebnisse untereinander teilen, plündern, kultivieren, fabrizieren, manipulieren von Stromzählern, nicht arbeiten, sich wahnsinnig zu lieben und in den Geschäften klauen. Und meine Bereitschaft zur selbstkritischen Reflexion sinkt sehr deutlich. Wo man etwas tun kann, muss man etwas tun. Man darf beim konkreten Unrecht nicht wegschauen. Aber man muss nicht irgendetwas machen, damit man etwas macht. Dem Druck zum Handeln muss man danach geben, wo man sozial etwas Neues, etwas Gegengesellschaftliches realisieren kann. Wir werden es gegen die Macht des Systems durchkämpfen müssen. Eine jugendliche Abenteuerlaune reicht nicht. Es wird ein Kampf. Ich spreche in dem, was ich hier sage, andere Dinge nicht an. Es gibt gewagte Thesen in dem Buch, wie die, dass in Frankreich die industrielle Macht immer der staatlichen Macht untergeworfen ist, es demnach also eine politische Kontrolle der Ökonomie gibt. Eine seltsame, aberwitzige These. Nicht nur wegen der Wiederbelebung längst gesprengter nationaler Eingrenzungen in der Ökonomie und in der Politik. Vielleicht korrespondiert diese These aber auch mit dem Satz, dass die Freiheit, sich loszureißen, schon immer das Phantom von Freiheit war. Was in meiner Sicht ein Mitmachersatz sein könnte und eigentlich ein gegenrevolutionärer Satz ist, Denn jede Revolution reißt erstmal die Bedingungen zum Alten. Vielleicht ist das aber, wie vieles andere, einfach noch oberflächlich hingeschrieben. Dabei fängt das Buch so schön an. Ich will es gerne zitieren. Vierte Zeile Vorwort. Diejenigen, die vorgeben, Lösungen zu besitzen, werden auf der Stelle widerlegt. Das kommt mir zu Pass. Ich habe zurzeit keine Lösung. Ich finde den Satz gut. Ich meine, mit diesem Satz hätte man das Buch auch beenden können. Okay, vielen Dank. Zunächst einmal vielleicht nochmal, damit hier keine Missverständnisse kommen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir sind hier zwar gemeinsam eingeladen worden, aber es gab keine Dramaturgie, wie man vielleicht ein bisschen befürchten könnte. Auch die Reihenfolge der Vorträge ist komplett willkürlich von mir festgelegt worden, ehrlich gesagt. Und als Vierter sprechen ist in Ordnung. Vielleicht kann ich erst mal sagen, dass ich dieses Buch für mich sehr spannend finde von dem Hintergrund der Diskussion hier in Hamburg auch. Und vielleicht kann das auch noch einer der Themen sein, die vielleicht in der Diskussion später noch mal angerissen werden können, weil die Ideen, die in dem Buch formuliert werden, also von einer stadtteilbezogenen oder quartiersbezogenen Aneignung des Raumes, einer Wiedereroberung des kapitalistisch geprägten Raumes, die Frage eben aus lokalen Milieus, darf ich ja nicht sagen, aber aus lokalen Kontexten heraus aufständische Gegenstrategien zu entwickeln. Das sind ja Thematiken, die hier in Hamburg seit den 80er Jahren unter dem Stichwort Kampf gegen Umstrukturierung jetzt in anderthalb Wochen auf dem Recht auf Stadtkongress unter dem Stichwort Gentrification auch verhandelt werden. Ich denke, das sind vielleicht Anknüpfungspunkte, über die man auch reden kann. Damit ist auch schon einiges Gutes über das Buch gesagt, von meiner Seite aus, aber auch schon fast alles Gutes, was ich an Anregungen aus diesem Buch für mich gezogen habe. Wenn diese Flugschrift oder auch Pamphlet, und das ist ja nicht immer ein Schimpfwort, zum Beispiel Antritt eine Sprache der Rebellion zu entwickeln, muss ich sagen, dass ich nach Lesen dieses Buches konstatieren würde, dass dieser Versuch auf jeden Fall gescheitert ist. Für mich ist es teilweise ein sehr verschwiemelter Revolutionspathos, der meiner Meinung nach inhaltliche Leerstellen, die hier auch schon aus meiner Sicht von Thomas und Karl-Heinz auch zutreffend benannt worden sind, versucht ein bisschen auch zu überspielen. Wenn ich lese, dass die Gesellschaft ein Werk sei, das seine Kraft aus einem gigantischen Staudamm von Tränen zieht, der ständig kurz vor dem Überlaufen ist, dann halte ich das einfach nur für relativ verunglücktes und schwer erträgliche Rhetorik. Wenn dann aber, und das, die Stelle ist von Karl-Heinz schon zitiert worden, unter dem Stichwort Herrschaftskritik und eine Vereinnahmung von Clanstrukturen, einer unkritischen. Ich habe sie unter einer ganz anderen Perspektive gelesen und fand sie tendenziell ressentimentgeladen, wenn es nämlich heißt, dass die Mobilisierung von gesellschaftlichen Gegenentwürfen ein Gerüst für eine politische Solidarität zu errichten, die für den staatlichen Zugriff so undurchdringlich ist wie ein Zigeunerlager. Ich finde dieses Bild auch in diesem Kontext extrem Ressentiment geladen und habe wirklich den Eindruck, dass also Diskurse über sprachsensiblen Umgang im Hinblick auch auf Sprache als rassistische Äußerung, also in diesem Buch, also da ist wirklich was an den Autoren und Autorinnen vorbeigegangen und es hat mich auch wirklich erschreckt. Und insofern kann ich auch nur in einem einem negativen Gegenentwurf mich selbst darüber wundern, warum das Buch eben als, also Hanna, du hast es ja gesagt, das Phänomen des Erfolg des Buches, und ich muss ehrlich sagen, ich kann das eigentlich nur aus einem negativen Erschrecken von meiner Seite aus formulieren. Es gibt dann einfach nur ärgerliche Stellen, deswegen kann ich Hanna auch eure Verlagsentscheidung nur bedingt nachvollziehen, was die Kraft dieser neuen Sprache angeht, wenn es dann heißt Sperrgürtel aus Gekicher, Ozean aus Verachtung, ein Meer aus Sarkasmus. Damit kann ich persönlich nicht viel anfangen und ich muss sagen, dass mir die Rebellion der Sprache in Werken von zum Beispiel Gisela Elsner oder Thomas Bernhard oder auch einem Gegenwartsautor wie Clemens Meyer aus Leipzig in seinem Buch Als wir träumten, das halte ich eher für eine Rebellion Rebellion von Sprache, die gegenwärtige Verhältnisse auch mit Sprachkritik gegen den Kamm schert und subversive und auch revolutionäre Momente wesentlich eröffnet. Thomas hatte das Beispiel des Tsunami schon kurz zitiert. Auch das habe ich gelesen und fand es aber in dem Fall einfach auch ein Beleg dafür, dass in dem Buch einfach inhaltlich nicht sauber gearbeitet wird. Dieses Zitat ist aus dem sogenannten sechsten Kreis. Da gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit Umwelt und Ökologie. Und dann wird aber eben der Tsunami mit dieser zu Recht auch schon wieder leicht extrem problematischen Formulierung dann eben bebildert. Touristen weiter in den Wellentollen flüchten die Jäger und Sammler der Insel den Vögeln folgend eilig von den Küsten. Also auch das ist ein Bild von, also ein, finde ich, schon wirklich kolonialer Blick auf Gesellschaft, den ich eben auch jedem Wissens über kolonialkritische Diskurse in der Linken finde. Und auch das hat mich extrem befremdet. Ich will noch ganz kurz, damit wir vielleicht hier in die Diskussion auch kommen können, noch ein bisschen die ein paar Schlagworte zu den inhaltlichen Argumentationen dieses Buches ein bisschen assoziativ noch formulieren, die ich teilweise sehr problematisch finde und die ich tatsächlich auch zumindest hier dann zur Diskussion stellen möchte unter dem Schlagwort eines antimodernen Affektes oder von antimodernen Affekten, die dieses Buch meiner Meinung nach in einer Art und Weise durchziehen, die mich sehr vor den Kopf gestoßen hat. Auch das ist hier schon kurz teilweise angedeutet worden. Es gibt also ein Bild eines Stadt-Land-Gegensatzes, das meiner Meinung nach in der Tat vormodern ist. Es gibt also das ursprüngliche Ländliche, es gibt das Naturhafte, das Authentische, das ist so das eine, und demgegenüber gibt es dann, das sind jetzt meine Worte und vielleicht auch ein bisschen polemisch, den Moloch-Großstadt. Und gerade dieser Großstadtdiskurs spielt eine große Rolle in den antimodernen Diskursen, gerade in dem 20. Jahrhundert. Ich möchte wirklich vielleicht jetzt nur ein bisschen polemisch zuspitzen und dem Buch nicht den Vorwurf machen, den an anderer Stelle schon gemacht worden ist. Es sei rechtsradikal, und trotzdem müssen sich emanzipatorische Autorinnen und Autoren damit auseinandersetzen, dass dieser antimoderne, antiurbane Diskurs eben auch ein erheblicher Anteil eben auch der des faschistischen antimodernen Reflexes und Diskurses ist. Und davon grenzt sich dieses Buch meiner Meinung nach jedenfalls, um es vielleicht positiv zu formulieren, in sträflicher Weise eben nicht ab. Vielleicht bleibe ich ein bisschen kurz, weil es schon sehr intensive Inputs gab. Ein Beispiel nochmal, der Hurricane Katrina wird als Beispiel genommen. Da gibt es dann eine Stelle, wo also die Zerstörung in New Orleans eben geschildert werden, und es dann ein Bild gibt, dass ich dort ein Landkrankenhaus entwickelt habe, was also von den dort Überlebenden und Zurückgekehrten dort dann installiert worden sei. Und auch dort wieder mit diesem Begriff des Landkrankenhauses als Gegenentwurf zu diesem urbanen Ort New Orleans. Also das sind alles so Stellen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so ein Text, der sich als emanzipatorisch beziehungsweise als ein Debattenbeitrag zu der Frage, wie der notwendige Aufstand organisiert werden kann, begreift, dem dürfen solche Lässlichkeiten einfach nicht unterlaufen. Und vielleicht ein letztes, und dann würde ich an die Moderation wieder zurückgeben. Es ist vielleicht kleinbürgerliche Besserwisserei, aber für mich trotzdem symptomatisch gewesen, dass im hinteren Teil, wo es um die Organisierung geht und auch um die Frage der Organisierung eines möglichen Aufstandes, wird unter der Fragestellung der gewissen Aneignung des Feuers folgende Sätze zitiert. Was die ernsten Hindernisse anbelangt, nämlich des Aufstandes und der auch militanten Aneignung und die gesellschaftlichen Verhältnisse eben auch radikal zu verändern. Was die ernsten Hindernisse anbelangt, ist es falsch, ihre Zerstörung für unmöglich zu halten. Das Prometische dabei besteht und lässt sich zusammenfassen einer gewissen Aneignung des Feuers jenseits jeglichen blinden Voluntarismus. 356 vor Christus brannte Herostratos den Tempel der Artemis nieder, eines der sieben Weltwunder Theben, eines der sieben Weltwunder. In unseren Zeiten der vollendeten Dekadenz haben die Tempel nichts Imposantes mehr, außer der finsteren Wahrheit, dass sie bereits Ruinen sind. Also für mich als so angebildeten Kleinbürger ist es schon bezeichnend, dass ausgerechnet Herostratos, also hier herbeizitiert wird, das ist nämlich der ruhmsüchtige Einwohner Thebens gewesen, dessen einziges Ziel war, eben in die Weltgeschichte einzugehen. Und es wäre traurig, wenn das die Essenz dieser Flugschrift wäre, nämlich mit einer gewissen Großmauligkeit sich zu inszenieren, ohne einen tatsächlichen politischen, emanzipatorischen Beitrag zu der Frage zu leisten. Und das will ich nochmal ganz klar sagen, dass es in der Tat notwendig ist, die herrschenden Verhältnisse, die herrschenden kapitalistischen Verhältnisse selbstverständlich zu ändern. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen, so wie sie jetzt im globalisierten Kapitalismus Realität ist, natürlich nicht hinzunehmen, sondern zu bekämpfen, sich nicht dem staatlichen Gewaltmonopol zu beugen, sondern die Option militanter Intervention natürlich auch für sich zu reklamieren und aber auch seine eigene politische Praxis im Hinblick auf Rassismen, im Hinblick auf Sexismus, im Hinblick auf die Diskurse der Linken, auch der Erfahrung des Stalinismus kritisch zu führen. Und da kann ich nur sagen, bietet dieses Buch sehr wenig. Und ich war ehrlich gestanden enttäuscht und entsetzt. Als ich die Moderation dieses Panels übernommen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dann sozusagen zum Verteidiger dieser kleinen Schrift mutieren zu müssen, aus dem einfachen Grunde, weil ich schon denke, dass es noch zumindest noch mal wichtig wäre, ein paar Sachen genauer hinzuschauen. Das eine ist ja, was im Prinzip angedeutet wurde, was das nicht leistet, ist eine marxistische Analyse. Ich glaube, da würden die Autoren auch sofort zustimmen, das ist offensichtlich eher zwar SI-inspiriert sind, aber eher von Van Eigenflügel, der SI, also Raoul Van Eigen, der das Handbuch für die... Handbuch der Lebenskunst zum Gebrauch der jungen Generation. Genau, geschrieben hat. Und de Boer, der sozusagen eher zum marxistischen Flügel gehört Van Eigen, wie das hier auch jetzt verschiedentlich kritisiert wurde, eher zu so einem lebensphilosophischen, tendenziell eben genau immer argumentierend dann nochmal mit einem Rückgriff auf Naturhaftigkeit. Das wäre hier die eine Tradition, aber interessanterweise seid ihr euch an der Sache, dass ein Aufstand ein wichtiger Moment wäre, dass auch das Ende der kapitalistischen Gesellschaft zumindest wünschenswert. Thomas hat ja so ein bisschen das noch offen gehalten, ob das überhaupt noch eine Option ist mit Adorno. Aber tatsächlich ist so. Und ich bin, ich finde erstmal interessant, dass das eigentlich, ich fand, also das möchte ich dann sozusagen noch nachtragen, eher, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da wird so die autonome Mottenkiste der letzten 30 Jahre, also Karl-Heinz hat das auch ein bisschen angedeutet, besonders schön dieser Job, dieser Satz, wir arbeiten nicht mehr, wir jobben, als ob man damit aus dem Arbeitsverhältnis rauskommt. Das ist ja eher so ein bisschen so die Vorbereitung der Leiharbeit. Trotzdem hatte ich den, also kann ich sozusagen erstmal den Lektüre-Eindruck gar nicht so teilen. Und zwar vor allem, weil ich schon fand, dass man das sozusagen innerhalb dieser situationistischen internationalen Diskussion sieht, tatsächlich und auch des französischen Kontextes, wo ich zum Beispiel so einen Begriff wie Zigeunerlager anders, also ich erstmal so die Diskussion in Frankreich ja doch nochmal in den letzten Jahren, also das haben ja, glaube ich, alle mitbekommen, wie da sozusagen, also welche Provokation damit gemeint ist, aber vielleicht lese ich das da auch zu freundlich. Also genau sowas eingedenken, dass man da vielleicht doch nochmal genauer hinschauen muss. Und ich möchte vielleicht auf den Namen des Autorenkollektivs, die ja eigentlich eine ganz gute Art gewählt haben, Geld zu machen, nämlich Bücher zu schreiben und damit irgendwie eine hohe Auflage zu erzielen und damit tatsächlich erstmal ein bisschen sorgenfrei leben zu können, ist ja nicht jetzt irgendwie komplett die organisierte Kriminalität besorgen, die Ghettos mit Drogen und so weiter, also dass also an Mafia oder Clanstrukturen gemutmaßt wird. Und ich persönlich finde auch wenn sich dagegen nicht abgesetzt wird, aber kommen wir später drauf, man zumindest auch da nochmal genauer hinschauen muss. Aber was, denke ich, entscheidend ist doch, dass da erstmal zumindest der Versuch gemacht wird, überhaupt ein paar Sachen, sozusagen ein paar Fäden zusammenzubinden. Und sicher, da würde ich Thomas auch zustimmen, die marxistische Analyse jetzt nicht gerade brillant ist, aber, und das wäre so mein Hauptpunkt, zumindest der SI gefolgt wird in der Hinsicht, dass wir in der Gesellschaft der Trennung leben, die Arbeitsteilung, der Sie, und das würde ich nicht essentialistisch lesen, im Prinzip die eine Theorie der Bindung entgegenstellen, und zwar eine Bindung, die offensichtlich ja historisch ist und nicht naturhaft, essentiell, was immer man da jetzt mit verbinden kann. Sondern sie schreiben an einer Stelle über die Kommune, dass die Kommune sich herstellt über die inneren Bindungen, also eine bestimmte Immanenz, sie schreiben dann auch, dass es der gemeinsame Geist der Kommune ist, wo immer der hinherkommen mag. Aber wenn man erstmal diesen Begriff der Bindung als Gegenentwurf, wenn man so möchte, zum Begriff der Trennung, die kapitalistische Gesellschaft an allen Orten produzieren, setzt, denke ich, kommt man zumindest erstmal weiter und ist nicht gleich beim Clan. So, und vielleicht mögt ihr da nochmal so ein bisschen, nochmal, vielleicht, also exakt, weil ich glaube, das ist zum Beispiel, dass, wenn es einen theoretischen Bezug gibt, ist es genau der, eben zu sagen, okay, und diese Bindungen sind eben, das zeigen sie auch ganz, weil sie denken eben schon, dass es eben nicht meine Clanfamilie ist, in der der Patriarch herrscht, sondern die Bindung ist eine, die sich historisch eingegangen wird, wo die Mitglieder sozusagen sich auf bestimmte Fragen hin organisieren, eben Basiskomitees, was ja eben so exakt so ein Bezug zur SI ist. Ja, laut Plan bin ich jetzt als Erste dran. Vielleicht ganz gut, ehe Thomas wieder anfängt. Okay, ihr habt sehr stark auf diesem Clan und Banden, auf dieser Geschichte abgehoben. Die Betonung, die das in diesem Buch hat, liegt daran, dass das Buch geschrieben wurde, nachdem in Frankreich diese Aufstände in den Vorstädten so eine Gewalt und so eine Aufmerksamkeit und so eine Explosion dargestellt haben. Deshalb ist das vielleicht irgendwie naheliegend, dass man darauf kommt, dass das eine Organisationsform wäre, die clanmäßig ist. Eigentlich geht es aber darum, eine Alternative zu schaffen zu einer Organisationsform, die über herkömmliche Strukturen funktioniert. Gut, ich denke, die Franzosen und auch gerade diese Autoren sind nicht unbedingt aus einer langjährigen aktivistischen Phase gekommen. Ich finde auch, dass es hin und wieder ungenau ist, was sie beschreiben und dass sie auch da zum Globalismus neigen, also Sachen zu loben, die man wirklich genauer beschreiben müsste oder Sachen abzulehnen, die man auch genauer beschreiben müsste. Aber ihre Ablehnung sämtlicher herrschenden Repräsentationsformen, sämtlicher politischen Organisationsformen, der parlamentarischen Demokratie, der Gewerkschaften, der politischen Gruppen, auch der linken Milieus, bedeutet, dass du ja neu definieren musst, wie wird dann Gemeinschaft geschafft, wie wird dann Organisation geschafft. Das zu beschreiben, dafür haben sie eigentlich den Begriff der Kommune. Die Kommune mit einem historischen Bezug auf die Kommunebewegung der 60er, 70er Jahre oder auch schon viel früher, der Basisbewegung in aller Welt, wo eigene Strukturen geschaffen werden für bestimmte Bedürfnisse, für bestimmte Leute, die definieren, wie sie sich organisieren. Und das ist der Begriff der Kommune. Sie gehen nicht nach Beispielen vor oder nach fertigen Modellen, sondern sie nehmen für sich in Anspruch zu definieren, wie setzen wir uns zusammen, wie formulieren wir unsere Bedürfnisse, wie ist es genau für uns richtig, dass wir uns zusammentun. Und das ist meiner Meinung nach der Ansatz. Wenn ihr da, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf meine Lieblingsstellen, ich habe gar keine Stellen mitgebracht, aber alles, was ihr gesagt habt, sind natürlich polemische Stellen, die man schon natürlich darin findet, ist klar, aber die in einem Kontext auch anders zu verstehen sind. Und ich bin definitiv der Meinung, dass das Wichtige nicht der Clan ist, sondern die Kommune. Ich wollte auch noch sagen, also immer wieder haben also alle, die sich auf dieses Buch einlassen, haben die Sprache faszinierend gefunden. Du musst dich natürlich darauf einlassen und du kannst nicht jetzt so mit einzelnen Zitaten kommen und dadurch zerstörst du natürlich die Wirkung dieser Sprache. Das ist klar. Die Sprache ist direkt, die Sprache ist polemisch, die Sprache ist sarkastisch, sie ist ironisch, sie ist zum Teil total witzig, böse. Sie ist alles Mögliche, aber sie hat durch diese Direktheit, hat sie ja auch den Einfluss, hat sie ja auch diese Wirkung gehabt. Finde mal in Deutschland ein Pamphlet, was so geschrieben ist. Zeig mir das mal. Das gibt nicht viele. Nein, ich meine von der Direktheit, von der Ansprache, von der Wirkung. Alle sagen, Mensch, endlich mal kein Jargon. Okay, also Außerdem würde ich mal sagen, ist das sowieso kein Pamphlet, was für uns geschrieben sind. Wir sind eine Generation, wir wissen ja schon alles. Wir haben ganz andere Erfahrungen. Aber ja, ist doch wahr. Ich kann hier auch sitzen und das alles so mit meinem ganzen Erfahrungsschatz kritisieren. Aber für die jungen Leute, wer fühlt sich angesprochen durch diese Sprache? Das ist doch das Interessante. Wie funktioniert das? Zugegebenermaßen fühle ich mich wirklich nicht sehr angesprochen durch die Sprache, weil ich die Sprache, damit vielleicht dann auch zu reduziert fühle, nicht vom Inhalt trennen kann. Und ich kann natürlich hingehen und könnte dir da jetzt entgegenkommen und sagen, es ist ja schön, wenn hier irgendetwas passiert, was sozusagen frischen Wind ins Gehäuse bringt, nicht? Und was da irgendwie eine Anregung ist. Aber vielleicht liegt es ja, ich komme doch mal drauf zurück, an meinem Alter. Also ich erinnere mich als 19-Jähriger ungefähr, das Buch von Jerry Rubin, Do It, gelesen zu haben. Also da muss ich dir sagen, in diesem Buch waren ähnliche Fantasien in Bezug auf das, was man machen könnte. Man irgendwelche Techniker, die haben die Möglichkeit, das System an irgendeiner Stelle zu stoppen und dann bricht irgendwo das Chaos aus und im Chaos passieren dann wunderbare Sachen. Nicht die Wahrheit ist aber immer die gewesen, wenn in Chicago aufgrund irgendeines Stromausfalls da irgendetwas, das Licht weg war im Viertel, nicht, dann hat es dann Mord und Totschlag gegeben. So, nicht? Also das sind ja so die Lösungen, die Sie da ansprechen, die kommen einem, die hat es ja alles schon mal gegeben. Also mich hat mehr geärgert, dass Sie überhaupt keine kritische Reflexion zu bestimmten Erfahrungen, die ja noch gar nicht so lange zurückliegen, die 30 Jahre zurückliegen, dass das überhaupt nicht drin ist, dass überhaupt nicht irgendwie ein Satz drin ist, ob man sich jetzt hier mit der wilden Liebe oder sonst irgendetwas sozusagen aus dem bürgerlichen Gehäuse befreien könnte, ob das heute noch möglich ist, ob überhaupt heute noch möglich ist. Und das habe ich versucht, ein bisschen so zu begründen, über eine Kulturkritik. Das Ganze ist für mich eine Kulturkritik und das bleibt da drin. Ist es überhaupt möglich, über eine Kulturkritik aus diesem Gegenposition zu finden? Und das halte ich für sehr fraglich. Ich glaube nicht, dass das noch in irgendeiner Form möglich ist. Und das, was du sagst mit der Kommune, das bleibt für mich völlig undefiniert, was diese Kommune sein kann. Also ich lese dann, sie lehnen die Vollversammlung ab, das ist ein Palaver oder sowas. Das ist so völlig oberflächlich und undurchsichtig. Ich kann damit leider jetzt nicht so viel anfangen. Und was mich dann stört, sind, und wenn man keine Antworten weiß, so, ich kann wirklich sagen, ich weiß auf viele Dinge keine Antworten, und dann denke ich, dann halt die Schnauze, dann musst du jetzt auch nicht sagen, Schweigen ist manchmal auch ganz sinnvoll. Thomas hat die Antworten, wie er mir eben gesagt hat, aber das war, glaube ich, ein Scherz. Nein, aber man muss, sie tun so an so Stellen, als könnten sie irgendetwas geben, und das ist ein hohler Weg. Das ist ein absolut hohler Weg, den sie empfehlen, wo sie sagen, auf diesem Weg können wir Gegenmacht, können wir Gegenbewusstsein überhaupt entwickeln. Und wenn du mich jetzt fragst, das ist natürlich eine schöne Frage, warum hat das einen solchen Hype, nicht? Dann sage ich dir, der Hype liegt daran, dass die Gesellschaftskritik völlig am Boden liegt. Also das ist einfach der Hintergrund. Und weil sie am Boden ist, kann dann irgendjemand, der mit solchen Phrasen ankommt, kann da irgendwie sozusagen das Publikum abräumen. Manchmal ist es ja so, dass wie in den römischen Arenen, dass man irgendwann meint, man müsste den Löwen applaudieren und nicht den Gladiatoren. Ich muss vielleicht einmal sagen, weil, wie gesagt, im Moment ein bisschen das so eine Konstellation wird, so, du bist doch ein bisschen in so einer Verteidigungshaltung und es kommt ja immer und die Zitate werden rausgezogen und vielleicht erstmal ein paar Aspekte. Ich finde tatsächlich in der Tat, dass es in diesem Buch natürlich auch Blicke und auch analytische Zugänge gibt, die ich erhellend finde oder die ich auch treffend formuliert finde. Nur einfach so ein paar, auch jetzt assoziativ zum Begriff der Arbeit, finde ich, gibt es gute Abschnitte, also den Blick auf Arbeit als eine Dimension von Ausbeutung, aber auch im produktiven Sinne die Dimension der Teilhabe, aber dann eben auch der Blick darauf, dass eben Arbeit oder Lohnarbeit auch ein Herrschaftsinstrument ist, dass der Begriff der Mobilisierung wird dort verwandt, also die Zurichtung aller, sich für den Arbeitsmarkt bereitzuhalten und auch neue Demütigungen Zuweisungen und Quälereien, in Klammern Hartz IV und Zuweisungen für eine Ersatzleistung, also sich dem auch unterwerfen zu müssen. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die ich denke, das hat hier einen Widerhall, das trifft auch eine Lebensrealität oder eine Erfahrungsrealität in den politischen Diskussionen, die man auch vielleicht produktiv mit in die Diskussionen hier verwerten kann. Aber gerade im letzten Teil, wenn es also um die Frage sich organisieren geht, werden dann diese richtigen und zutreffenden Analysen und auch dort, wo es um die Frage geht, also auch von globalen Konfrontationsverhältnissen, für mich aber wirklich mit dem Hintern wieder umgestoßen, wenn es dann eine Stelle gibt, wo für mich etwas schwer nachvollziehbar dann diese Kommunikationswege der Kommune also dann halt entwickelt werden, die für mich in der auch jetzt wieder, Entschuldigung, Polemik, aber trotz allem etwas dürftigen Zusammenfassung, man solle mehr miteinander reden und weniger das Internet benutzen, zusammengefasst sind. Und dann gibt es eine Stelle, und da finde ich, wird es dann auch wieder politisch extrem ärgerlich, weil ich mich dann frage, welcher eurozentristische weiße Blick schimmert eigentlich durch, wenn es heißt, das Privileg frei zu reisen, durch den Kontinent ohne größere Probleme in der ganzen Welt, das vielen von uns zugestanden wird, ist ein nicht zu vernachlässigender Trumpf für die Kommunikation zwischen den Herden der Konspiration. Einer der Reize der Metropole ist es, Amerikanern, Griechen, Mexikanern und Deutschen zu erlauben, sich heimlich für die Zeit einer Strategiediskussion in Paris wiederzutreffen. Ich weiß nicht, ob das Zynismus ist oder ob das Ahnungslosigkeit ist, so, aber ich habe wirklich das Gefühl, was ist sozusagen dann der politische Gehalt dieser Form von Organisierung, die jedenfalls in meinen Wahrnehmungen oder in den Diskussionen, da sage ich jetzt ganz bewusst, in den Milieus, in denen ich sie führe, also nicht als politisch emanzipatorische Organisationsform konsensfähig ist, hoffe ich jedenfalls. Ich denke immer, wenn man was liest und Kritiker ist, ist die Aufgabe, das zu kritisieren, und das hat nichts damit zu tun, dass ihr das Buch unbedingt habt verlegen müssen. Und das hat nichts damit, also ich meine jetzt auch, wenn es nur 2000 und es wären welche in den Regalen geblieben, das ist doch nicht mein Ansatz. Die Welt ist im Moment ziemlich konfus und man muss alles, was den Anspruch erhebt, emanzipatorische Veränderung anzustreben, zur Kenntnis nehmen und verlegen. Das ist nicht, wollte hier kein Verdikt, wäre das doch nicht erschienen oder so. Absurd anzunehmen, ich profitiere doch von eurer Linie seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren. Ich versuche darzulegen, dass die ihr mal so als Klassiker hingestellt habt, als einen Kommunisten angreifenden Klassiker wie Jules Vallès oder Erich Mühsam, dass ich von denen anders profitieren konnte als von diesem Buch, das mir nicht gefällt. Das will ich noch einmal erklären, dass das Buch starke Passagen hat in der Ablehnung, zum Beispiel sich für die Welt des Berufslebens fit zu machen, ist doch unstrittig. Dass ich bin doch nicht der Hausmeister, der sagt, jetzt muss aber mal Ruhe sein hier. Wenn Unruhe ist, dann gerät die bürgerliche Gesellschaft in Ordnung. Das ist überhaupt nie meine Haltung. Ich bin nur immer ein bisschen distanziert, wenn irgendwo was brennt, neige ich eher dazu zu denken, ist auch nicht viel los. Es ist es gibt so viel Grund für auch zügellose Wut, dass ich laufe doch nicht durch Schanzenviertel und schließe mich den Anwohnerinitiativen an, die auch noch sagen, nun mäßigt euch mal oder so. Nö, da geht mal was Falsches kaputt, das ist so. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich analytisch zu dem Schluss komme, zwei Sachen werden auf seltsame Weise verquickt und das ist ein Erfolgshintergrund. Der eine ist der absolute Alarmismus, die Unterstellung, eigentlich befinden wir uns in einer semi-revolutionären Situation. Ich sehe dafür keine Indizien, das müsst ihr einfach, wenn was brennt, wenn irgendwo die Polizei temporär vertrieben wird, ist nicht. Das heißt, ich finde solche Sätze schlimm. Ich hoffe, ich finde den. Ja, hier. Entweder sind wir in der Lage, ihre Herrschaft kurzfristig zu schlagen, oder sie ist es, die uns unverzüglich zerdrückt. Ich denke, was ist los? Was soll dieser Alarmismus? Also da machen ein paar Außenseiter ein los. Daran habe ich Kritik. Aber kurzfristig ihre Herrschaft zerschlagen, steht bei allem, was ich sehen kann, gar nicht auf der Tagesordnung. Vielleicht werden, dies wir ist ja eigentlich ein eigenes Referat wird, die Verwendung des Terminus wir in dem Buch, aber schenke ich mir jetzt mal. Vielleicht werden wir zerschlagen, kriminalisiert vielleicht, ja, schwere Niederlage. Aber ihre Herrschaft steht nicht zur Disposition. Und deswegen, also dieses Maulheldentum, diese völlige Fehleinschätzung gegenüber der eigenen Bedeutung, die prolongiert sich so, wie soll ich das sagen, lächerlich und wenn man es ernst nimmt, bedrohlich in dem Buch. Ich hoffe, dass du findest, es geht darum, ich möchte es wörtlich gerne sagen und nicht zusammenfassen. Es geht um die Prognose, dass in absehbarer Zeit, zwar nicht als erster Schritt, aber absehbar, Paris zerstört sein wird. Paris wird zerstört sein. Anti-Urbaner geht es kaum, zugunsten der Verlagerung von Menschenmassen in die landwirtschaftliche Produktion. Schau mal, das ist echt polemisch. Darf ich das, wenn ich noch einmal drankomme, habe ich das Zitat eigentlich. Ich wollte das so gerne vorlesen, weil das ist für mich dieses absolut Despotische, was in der Machtfantasie, die sich ja nicht realisiert mutmaßlich, mitschwingt. Und das korrespondiert, ich finde das Zitat auch einmal, komme ich noch nachher für eine Minute dran und lese das vor. Das korrespondiert auf seltsame Weise mit der Heroisierung des wirklich Trivialen. Also wenn es darum geht, vielleicht deren Macht zu, oder wir werden erdrückt, was ich irgendwo, dann geht es darum, aber es geht auch gleichzeitig um eine, Aufwertung von schnöden Alltag und ich siedel dort ein Erfolgsgeheimnis an. Wie kann man die Nahrungsmittelkette des ländlichen Raums wiederherstellen, wenn man eine Kriegslandwirtschaft bildet, dass man die Biologie des Planktons und die Zusammensetzung der Böden versteht, die Verbindung der Pflanzen studiert und so die verlorenen Intuitionen wiederfindet. Wie ernährt man sich, wenn alles lahmgelegt ist? Dass es wie heute 2% der Bevölkerung überlassen, die Lebensmittel für alle zu produzieren, ist eine historisch wie strategische Dummheit. Spürt ihr nicht, dass man sich dahinter sowas von verstecken kann, dass man gerade, man buddelt im Garten und sagt, das hat jetzt was mit Vorbereitung auf Kriegslandwirtschaft zu tun, weil der Untergang der industriellen Produktion determiniert, die Zivilisation am Ende, begrüßenswerterweise am Ende ist. Und wenn das korrespondiert mit dem Versprechen von Wärme. Wir alle, wie wir hier sind, wissen, wir kommen in diesen Verhältnissen nicht auf unsere Kosten. Wir werden betrogen, so richtig betrogen, satt betrogen werden wir ums fast ganze Leben. Und wenn da welche sich anmaßen zu sagen, aber bei uns ist die Aufhebung dessen, dann ist das so ein Versprechen, dass niemand, der linke Politik macht, in systemüberwindender Absicht, jemals als Emblem sich anheften darf. Es darf passieren. Es darf passieren, wenn wir kollektiv arbeiten. Einer hat kein Geld und der andere gibt ihm Zehner. Einer hat kein Auto, der andere gibt es ihm. In der bürgerlichen Welt wird behauptet, die Kupplung schleift, das geht gerade nicht. Und der Linken geht einiges. Das ist so, so wird man manchmal belohnt. Aber sobald das zum Versprechen, zum Emblem, zur Reklame, zur Werbung wird, ist es verbrecherisch. Ich lese das vor. Kommunen, die sich nicht davor fürchten, sich über ihre spezifische politische Tätigkeit hinaus für das materielle und seelische Überleben jedes einzelnen ihrer Mitglieder und aller Verirrten in ihrer Umgebung zu organisieren. Das Reklame, das müsst ihr als Reklame erkennen. Das Quatsch. Die Kommune kümmert sich um mein seelisches Wohlbefinden. Sie gibt mir was, was in der bürgerlichen Gesellschaft nicht vorkommt. Bei ihr kann ich das alte, reaktionäre Versprechen, was mal Familie hieß, einlösen. Zweitens, sich gegenseitig zu besuchen, ist viel sicherer, hinterlässt keine Spuren und bildet weitaus festere Verbindungen als jeder Kontakt im Internet. Leute, das ist Knicke. Das ist, wie der letzte Spießer sagt, Skort in eine Kneipe bringt mehr Spaß als am Computer. Weil dann ist man mal von Mensch zu Mensch sich nahe. Das kann man nicht schreiben, versteht ihr? Das kann man nicht schreiben. Du kannst nicht schreiben, wir sollen uns öfter mal besuchen. Das kannst du nicht schreiben, wenn du politisch, analytisch, wenn du... Also... Weil das die Hölle des Versprechens, des Wohlempfindens ist. Das alles kann passieren. In der roten Flora können bestimmte Regeln aufgepasst werden, dass bestimmte Demütigung, wenn man sonst Musik anhört, nicht passiert. Aber wenn das da dran steht... Wie war das denn in Frankreich 68? Da war es doch so, dass die Landwirtschaftskommunen in der Tat sich zu den Streikenden mit denen solidarisiert hat und so eine interne Wirtschaft auch stattgefunden hat. In Frankreich war es eben anders als hier. Und war möglicherweise ist aus dieser Geschichte eine ganz andere Linie entstanden. Ja? Ja. Kann das nicht immer hier... Ist schon klar. Ich habe das Zitat gefunden und will damit abschließen. Ich will neben dem Versprechen der Wärme die Despotie der Zukunft stellen. Der Tag wird kommen, an dem die Hauptstadt Paris diese grauenhafte Versteinerung der Macht völlig zerstört sein wird. Aber das wird am Ende eines Prozesses sein, der überall weiter fortgeschritten sein wird als dort. Wer die Ungeheuerlichkeit dieser Ansage, die Nichtbereitschaft zur Aneignung, sondern den Kult des Inklumpschlagens nicht erkennt, der hat für mich wirklich nichts begriffen von der Dialektik der Aufklärung in dem Sinne, dass Aufklärung vollendet und nicht negiert werden darf. Das ist doch keine die heutigen Verhältnisse verteidigende Position. Wenn ich lese, wenn wir Erfolg haben werden, wird Paris zerstört sein, dann muss mich doch beschleichen, dass... Ja, mach. Genau. Okay, also dazu möchte ich jetzt wirklich was sagen. Weil es geht nicht um einen Kult des Inklumpschlagens. Das finde ich unheimlich frech. Es geht um die Zerstörung der Architektur der Macht und nicht um Zerstörung von Paris, sondern da steht drin die Architektur der Macht von Paris. Und wenn du dahinter liest, wie Paris in den letzten 100 Jahren zu einer Architektur der Macht umgebaut wurde, wenn du weißt, was da für Kämpfe stattgefunden haben gegen die Bevölkerung, für die Institutionen der Macht, ganze Stadtviertel wie überall, ganze Stadtviertel werden abgerissen, neue Häuser für die Institutionen der Macht hingestellt. Das ist doch zu lesen vor der Folie der Kämpfe. Nein, ich lese hier keine einzelnen Zitate vor. Ich bin Verlegerin, ich weiß ganz genau, jeden Text kannst du zerstören durch einzelne Zitate. Und deshalb lese ich keine einzelnen Zitate vor. Gut, die Um das noch ein bisschen zu präzisieren, sozusagen meine Aufgabe als Moderator hier das ein bisschen flüssig zu halten. Karl-Heinz hat ja bemängelt, dass die Kommune unfassbar bleibt. Sie schreiben, jeder wilde Streik ist eine Kommune. Das finde ich einen sehr konkreten Satz. Das heißt nämlich erst, wenn eine Kommune bildet sich, in dem Fall zum Beispiel bei verschiedenen wilden Streiks, in der Weise, die löst ja auch schnell auf, weil die Kommune nämlich, wie Sie an anderer Stelle schreiben, in erster Linie sich erstmal um die konkreten Bedürfnisse kümmert. Zum Beispiel zu wenig Lohn zu kriegen oder einen Arbeitstag zu haben, den man nicht haben will, dann tritt man einen wilden Streik, bildet halt für diese kurze Zeit eine Kommune, löst sich dann auch diese Bindung, wenn man so möchte, mit in ihrem Vokabular, löst sich dann eben auch schnell wieder auf und ist weit davon entfernt, eine sozusagen Macht zu beanspruchen. Das finde ich ganz erstaunlich, weil ich das in dem Buch wirklich nicht gelesen habe. Eine andere Kommune, die Sie nennen, die mir als Radiomensch ziemlich vertraut ist, ist Radio Alice 1977 in Bologna. Das ist jetzt auch nicht gerade bekannt für ihre Machtpolitik, sondern tatsächlich auch eher dafür, in bestimmten Verhältnissen diese radikalisiert und vervielfältigt zu haben. Das heißt, in einer konkreten historischen Situation, in dem Fall mit dem Medium Radio, eingegriffen zu haben. Das heißt, hier gibt es erstmal eine finde ich auch relativ klare Definition von Kommune, die nämlich genau nicht davon ausgeht, dass eine Kommune, nämlich das unsichtbare Komitee, unsichtbar die Macht über alle anderen Kommunen hat, sondern dass sich genau die Vorstellung der Kommune in der Weise vervielfältigt, dass eben eine Aneignung in Hinsicht der Frage der Bedürfnisse stattfindet. Und das finde ich tatsächlich insofern bemerkenswerte Strategie, als dass exakt da das Problem, das die Situatische Internationale als Gruppe immer hatte, nämlich dann tatsächlich immer noch gegen das Spektakel zu sein, aber spektakulär zu funktionieren, eben über Fotos von Guy Debord in der Bar und was auch immer, das komplett sich dem zu entziehen und ja gar keinen Text zu schreiben, der sagt, wir sind hier das neue Manifest, dann das alle glauben müssen und die Bibel, die sozusagen das Gesetzbuch der neuen Gesellschaft wird, sondern erst sozusagen, wir sehen hier eine bestimmte Probleme eben einer Gesellschaft der Trennung und denken, dass die Kommune eine adäquate, im Kommunismus eine adäquate Perspektive darstellt. Der Text steht ja schon in einer ganz bestimmten modernistischen Tradition, nämlich der von unter anderem Walter Benjamins Text Der destruktive Charakter. Und genau kann man ja nochmal drüber diskutieren, nämlich genau der sozusagen, bei Benjamin heißt es, glaube ich, wo eine Wand ist, ist auch ein Weg. Und tatsächlich genau mit einer bestimmten Tradition da auch operiert wird. Aber das jetzt sozusagen als Punkt. Also ich habe mich heute Abend so manchmal auch amüsiert. Und zwar über zwei Punkte. Also erstens der Punkt, die Kommune. Wir wissen alle, was die Kommune ist. Sie ist nicht nur real, sondern sie ist imaginär. Dann es ist die Kommune. Zweitens die Zerstörung von Paris. Ich glaube kaum, dass diese Stadt noch heil ist. Sie ist kein Ort für die Pariser, das Pariser Volk, das Berühmte, was die Kommune gemacht hat, sondern sie ist ein Ort für die Bourgeoisie geworden. Ja? Die Innenstadt ist tot. Der normale französische Arbeiter oder die Arbeiterin wohnt am Stadtrand. Zweitens, was mir noch aufgefallen ist bei dieser Diskussion, dass so getan wird, als wäre das keine Analyse. Ja? Das sind 128 Seiten. Natürlich ist das nicht das Kapital. Das ist uns klar. Es sind auch keine Fußnoten drin. Es sind Reflexionen einer Gruppe, die überhaupt nicht verpflichtend sind. Es wird an keiner Stelle gesagt, dass du diesen Weg einschlagen sollst. Sondern es wird natürlich eine Kritik geübt. Da hast du recht. Kritik ist manchmal etwas übertrieben und erbarmungslos. In der französischen Diskussion spielt natürlich der Pariser Mai oder 68 eine Initialzündung. Das ist ein Messband und ein Datum, an dem sich alle Kämpfe orientieren heute oder messen. Manchmal falsch, vielleicht auch richtig. Zum Beispiel, die Streikformen haben sich seitdem verändert. Es gibt nicht mehr die Kommunistische Partei oder die CGT, als Polizeiorganisation, die die proletarischen Massen, die leider etwas auch heruntergekommen sind, im Zaum halten. Das gibt es nicht mehr. Und bei allen Streiks wirst du erleben, dass es unmittelbare, spontane Komitees der Basis gibt, die sich auch koordinieren können, die sich für ihr Streikziel oder Kampfziel verbünden und sogar innerhalb der weiteren Formen Verbündete finden. Ich glaube, daran spielen viele dieser Fragen oder dieser Formulierungen oder der Anregungen eigentlich an. Was ich noch komisch finde, der Begriff Kulturkritik. Das ist auch etwas, wenn ihr die Kritik hier in den Zeitungen, in den großen Medien gelesen hättet, nämlich auch drin stand. Es wurde immer gesagt, ja, das ist ganz gut, die Kritik und so, prima, aber ein wenig zu viel Gewalt, ein wenig zu viel hiervon, ein wenig zu viel davon. Ich glaube, das ist keine Kulturkritik, sondern das ist unser Standpunkt, den wir 1970 haben konnten. Aber heute sind wir etwas klüger und ich persönlich würde auch sagen, immer ein bisschen vorsichtiger. Ja, da stimme ich mit allen überein, die sagen, naja, ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir in einer Situation leben, wo wir weder dazu nicht aufgefordert sind, existenziell zu rebellieren, noch dass wir in einer Situation leben, in der wir sagen können, naja, Aufstand vorbei, Revolution wird nicht mehr stattfinden oder so. Weil, ich meine, wenn Sie sagen Kriegsökonomie, so meinen Sie ja die Zerstörung unserer Lebensgrundlage. Also ich meine, es ist doch eine Kritik der gesellschaftlichen Beziehungen, die wir haben. Ja, und was hast du gegen Tomatenzüchten? Also, okay, ich meine, also das habe ich wirklich nicht verstanden, ja. Die Polemik des rückwärts gebracht. Ja, ich finde Tomatenzüchten... Wenn nicht nur die Männer reden den ganzen Abend. Das stimmt. Ich finde Tomatenzüchten auch ganz schön. Ich komme gerade von einer Diskussion in der Hamburger Universität mit der Wissenschaftssenatorin. Da wird jetzt an den Unis 10% nochmal eingespart von einem absoluten SPD-Senat. Das Radikalste, was dort in dem Raum vorhanden war, war ein Transparent, ein Schild, was auch ein junger Mann hochhielt, auf dem stand, Rudi Dutschke, ich will ein Kind von dir. Das ist natürlich total lustig und so. Mir fehlt aber ehrlich gesagt da jede Radikalität und ich glaube, Vorsicht ist überhaupt nicht angesagt. Die Gegensätze, die wir haben, sind doch deutlich stärker und schärfer und existenzieller, als sie Anfang der 70er Jahre waren, als sich Karl-Heinz und einige andere aufgemacht haben. Die Radikalität, in der die RAF das gemacht hat, war aus meiner Sicht beispiellos und sie hat auch für viel Aufsehen gesorgt. Ihr habt irgendwann die inhaltliche Orientierung ein bisschen verloren, glaube ich, über den Kampf. Aber immerhin wart ihr radikal und bereit zu tun, sowohl in der Tat als auch im Wort, was viele Leute nicht waren. Und ihr habt auch was bewegt aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass im Augenblick wir das Problem haben, es gibt keinen Träger. Wer ist das Subjekt eigentlich jetzt für den kommenden Aufstand? Das würde mich nochmal in die Runde interessieren. Und wo ist eigentlich die entsprechende Radikalität, die nötig wäre? Also ich will jetzt nicht zu einer Neugründung der RAF aufrufen oder so, das wäre wahrscheinlich ein bisschen überhöht, aber man sollte mal ein bisschen härter einsteigen. Weitere Anmerkungen oder auch Fragen, die tatsächlich sozusagen, ich habe einige Bände auch hier im Raum gesehen, sodass ich vermute, dass doch die eine oder andere das Buch sich dort nicht mehr besorgen muss, sondern auch schon gelesen hat und vielleicht auch noch einfach Lektüreeindruck. Ich wollte sonst nochmal auf 2-3 Gedanken nochmal kurz hier eingehen. Einmal denke ich, das ist ein Buch der Niederlage und der Beschreibung und vor allen Dingen des Feierns der Niederlage. Ich komme so ein bisschen auch auf die Idee, weil der Bezug zu den Banlieue-Kämpfen, also oder anders gesagt zu den Banlieue-Riots und in Verbindung damit zur CPÖ, direkt daran anschließend, die große Studierendenbewegung, die gleichzeitig Schülerinnen und dann aber auch Streikbewegung zusammengebracht hat, über dem Ganzen schwebt. Und das Scheitern dieser Bewegung, das Scheitern wurde aber schon es gibt zwei Sendungen, die auch heute noch verfügbar sind, über freie-radios.net, Vive la Commune, zwei Teile, sehr hörenswert. Das Scheitern wurde darin schon sehr eindrucksvoll beschrieben, in den letzten Nächten dieser Bewegung, die dann durch Paris gezogen sind mit einem Bruchteil derjenigen, die da tagsüber auf Demonstrationen waren, unter dem Ruf Vive la Commune und dem verzweifelten Versuch, die Bastion der Konterrevolution, die Kirche, wie ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Sacré-Cœur, die als Herrschaftssymbol über die Niederlage der Kommunarden errichtet worden war, diese dann symbolisch anzugreifen und zu scheitern an den Stahltüren, wo sie nicht mal Feuer legen konnten an dieser Kirche. Und das ist für mich so ein bisschen auch der Vorläufer dieses Buches. Deswegen diese alten Sendungen noch sehr hörenswert. Und ich denke eigentlich, dass der zweite Teil des Abends oder der letzte Teil sich mehr mit konkreten Fragen des Aufstandes aus der konkreten Situation heute heraus befassen könnte. Also und zwar ausdrücklich unter politisch-taktischen und politisch-strategischen Fragestellungen. Ich hätte eine Frage nur an die Runde, ob ihr der Einschätzung zustimmt, dass man das Buch irgendwie so überfliegen kann und es einem dann emotional gut tut und an sich ja auch irgendwie ganz geil ist, oder ob man sich an den konkreten Fauxpas des Buches festhalten sollte. Ich wollte noch mal zu zwei kleinen oder sehr großen Aspekten was sagen. Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass Sie als Fazit aus den emanzipatorischen Bewegungen der Frauen nur ziehen, dass wir erreicht hätten, dass wir jetzt als Frauen auch mit den ganzen unangenehmen Eigenschaften der Männer durch die Gegend laufen. Da leuchtet wieder die ländliche Authentizität der vormodernen Arbeitsteilung und solcher Scherze hervor. Und am meisten hat mich geärgert, dass Sie in Ihrem Versuch, die Pariser Aufstände der Vorstädte als etwas zu beschreiben, was nicht kommuniziert mit der herrschenden Situation, vollkommen weggelassen haben, dass 30.000 Frauen durch Paris marschiert sind, unter der Parole, wir sind keine Huren und keine Unterdrückten. Ni püt, ni soumis. Und dass das verschwiegen wird, ist für mich ein Interesse. Das finde ich beschissen. Vielen Dank. Ich möchte im Buch mal positiv reden. Ich fand es ganz toll, dass es erschienen ist. Ich finde die Kritik da durchaus berechtigt, die Detailzitate, alles gut, aber ich finde die Radikalität super. Ich finde es toll, dass jemand aufruft, Läden zu plündern, mal zu lernen, wie man irgendwie Stromzähler überbrückt, mal zu lernen, wie man sich einfach Sachen aneignet. Das finde ich ganz toll an diesem Buch. Ich finde, was ich sehe hier heute Abend, ist ein Generationskonflikt meines Erachtens. Ich freue mich sehr darüber, dass, ich sage jetzt mal, die alten Säcke sich über die Jungen aufregen. Das finde ich ganz geil. Das Buch ist dadurch echt sehr gelungen. Und schickt ruhig eure E-Mails weiter, dass ihr morgen ein Haus besetzen wollt. Ganz toll, dann habt ihr morgen einen schönen Besuch. Man trifft sich einfach, um das auszumachen. Das ist so. Also ich zähle mich jetzt auch nicht zu den alten Säcken. Aber ich würde sagen, all das, wozu in diesem Buch aufgerufen wird, zum Beispiel Läden zu plündern, was du jetzt so toll fandest, das gibt es in ganz vielen anderen Büchern auch, in ganz vielen tollen Broschüren über Anarchismus. Und da ist ganz viel reaktionärer Scheiß aus diesem Buch nicht enthalten. Also das ganz vieles, was du oder was viele andere daran toll finden, so ist einfach nichts Neues. Deswegen ich nicht verstehe, warum das Buch so viel Aufhebens gemacht wird. Ich glaube, ich will nur zwei Sachen noch sagen. Das eine nochmal zur Haltung der Kritik. Ich kann überhaupt nichts mit Einschätzungen anfangen, die sagen, naja, das ist ein Buch, das ist halt, sind die besonderen französischen Verhältnisse und vielleicht richtet sich das auch gar nicht nach an uns hier in Deutschland. Also für mich ist eines der wichtigsten politischen Grundsätze, dass ich finde, dass eine linke oder eine radikale, revolutionäre Perspektive nun wirklich nicht an den Landesgrenzen enden sollte. Und deswegen finde ich, muss dieses Buch auch hier als ein Buch diskutiert werden, das sich an eine radikale Linke wendet. So, und da ist mir das völlig egal, ob vielleicht kontextbezogen der ein oder andere Aspekt vielleicht hier nicht so ankommt, wie er vielleicht in Frankreich rezipiert wird. Fakt ist, dass es um die Frage der Perspektive des Aufstandes geht, dass es um die Frage einer, ja, wie auch immer gearteten, emanzipatorischen Gegenmacht geht. Und da muss sich dieses Buch nicht auch hier in einer Hamburger und sonst wie gearteten Debatte auch bewähren. Und die eine relativ konkrete Frage, soll man das Buch jetzt überfliegen oder soll man sich festbeißen an den Fauxpas? Ich finde, man sollte jedes Buch mit seiner sich selbst in ein Verhältnis zu diesem Buch setzen und da einen Standpunkt von Kritik entwickeln. So. Und wenn hier auch bemängelt worden ist, naja, hier ist jetzt eine Riege angetreten und die macht dieses Buch so einfach auch runter. Für mich war das so, dass es diese Einladung gab, über dieses Buch zu reden. Ich ehrlich gestanden dieses Buch bis dahin geflissentlich ignoriert hatte. Ich habe es dann also für diese Veranstaltung heute auch gelesen und aus dem Internet allerdings downgeloadet, Entschuldigung. Das ist eine andere Übersetzung, möchte ich sagen. Wenn man Schlusswort noch sagen soll, also parallel zu dem Buch habe ich, es gibt ja noch ein anderes Buch, was in Frankreich groß Furore gemacht hat und wenn ich glaube, auch hier in Deutschland relativ breit verkauft worden ist. Das war das Buch von Hessel, Empört euch, nicht? Das ist ein kleines, schnell lesbares Buch eines ehemaligen Diplomaten und alten Resistance-Kämpfer. Und ich habe das Buch danach gelesen, nachdem ich hier den Aufstand, den kommenden Aufstand angelesen habe. Und ich muss einfach sagen, da gab es etwas, ich nenne das mal so, da gab es etwas, was verteidigt wurde, was für Menschen, die im Aufbruch sind, wichtig ist, nicht? Also Hessel kommt aus der Resistance heraus und die Resistance hatte mal ein Versprechen gehabt, das haben sich untereinander gegeben. Wir werden nie von der Ökonomie bestimmt werden, das soll die Zukunft sein, wir müssen da die politische Kontrolle drüber haben. Es gibt eine absolute Gleichheit von den Menschen. Das sind also Sachen, die er anspricht und heute feststellt und sagt, das ist verraten worden. So, nicht? Die Ökonomie bestimmt alles total, die Gleichheit gibt es nicht. Ich habe das in meinem Text angesprochen, ich nenne das ja immer die unterschiedliche Zuordnung von Lebensrechten. Nicht? Das hat ja, das ist ja das, was heute in der Welt stattfindet, was hier stattfindet. Nicht diese ganze Barbarei, dass man heute hingeht und sagt, hier bei ein paar Millionen Menschen, die werden auf Hartz IV und auf bestimmte Zugriffsrechte, auf das, was der Reichtum der Gesellschaft ist, darauf werden sie reduziert und es ist normal, es ist normal geworden inzwischen. Die Mittelklassen, die verteidigen diese Strukturen, die Altlinken, die in die Parlamente reingegangen sind, die produzieren sogar diese ganzen Geschichten und darüber hat er sich empört und wenn ich das lese, so nicht, dann kann ich dieser Empörung auch zustimmen und ich glaube, Empörung ist was ganz Wichtiges, so um Widerstand zu leisten, weil Empörung kommt auch etwas, was mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Ich glaube, die Ungerechtigkeit, ein Wissen über Ungerechtigkeit, das ist eine ganz wichtige Triebkraft, eine moralische Triebkraft, um Widerstand zu leisten und ich will jetzt hier die Kritik an dem Buch nicht erneuert, das ist einfach da und ich will auch dieses Buch nicht jetzt niedermachen oder sonst irgendetwas. Es soll gelesen werden und ich stimme dem zu, was Andreas gerade zu dir gesagt hat, wenn man es liest, liest es bitte richtig, weil selbst wenn es falsch ist, kannst du an der Kritik eine ganze Menge lernen oder wenn du Sachen darin findest, die falsch findest. Aber es ist einfach so für mich, das mag ja sein, dass das mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen RAF-Erfahrungen, auch mit einem Scheitern zu tun hat und diese ganzen Geschichten. Ich habe in diesem Buch nichts gefunden, wo ich jetzt sage, das würde meine eigene moralische Kraftquelle zum Widerstand leisten, irgendwie ansprechen und auch etwas stärken. Das ist ja keine Freude oder sowas, dass ich das sage. Das ist ja eher das stelle ich aus einer Haltung heraus, die mich ja eher traurig macht, weil ich wäre ja froh, wenn es etwas gäbe, wo ich sagen könnte, Mensch, die haben was Neues entdeckt. Wir mit unserem Scheitern, wir sind da jetzt irgendwo mal da, wir müssen unsere Wunden lecken und über unsere Geschichte nachdenken oder sowas. Aber da ist jetzt etwas Neues, da entsteht irgendetwas. Und dieses Moment, dass da irgendwas am Entstehen ist, das habe ich zu keinem Zeitpunkt da erkannt. Und deswegen kann ich dieses Buch leider auch nur kritisieren. Und das ist dann auch das Schlusswort von mir. Also diese eine Frage, die so ein bisschen unterstellt, habt ihr jetzt lustvoll nach den Haaren in der Suppe gesucht? Habt ihr nicht eigentlich ein schönes Gefühl, einen revolutionären Impetus dadurch zerredet, dass ihr euch auf die möglicherweise fehlerhaften Stellen gestürzt habt? Das halte ich für grundfalsch, diese Annahme. Man kommt immer in den Geruch von Sophisterei, von Kleinkariertheit, wenn man bestimmte Sachen wirklich ernst nimmt. Ich will so eine Kleinkariertheit einmal noch beispielhaft aufschlüsseln. In diesem Buch ist ausgedrückt eine Missachtung der gesamten französischen Literatur und Kunst. Das kann man nachlesen. Missachtet das? Es ist die Intellektuellen, die Schriftsteller Frankreichs sind dazu da, sozusagen ein Überbau, Amüsement zu veranstalten und das hält nur von den eigentlichen Aufgaben, von der Tatkraft ab. Wer sowas aufschreibt, und ich gebe ja zu, dass ich einen anderen Lehrmeister habe, das ist doch kein Geheimnis. Wenn Adorno schreibt, wer der große Kritiker der Kulturindustrie, ne? Wenn der schreibt, wer für die Abschaffung der Kunst plädiert, plädiert für die Barbarei, dann ist es keine kleinkarierte Sache. Ich habe absichtlich versucht, die Sachen, die man mutmaßlich am leichtesten skandalisieren kann. Wie kommt es zur positiven Bezugnahme auf Hisbollah, auf so etwas Tyrannischen? Wie kommt es zur positiven Bezugnahme mit taktischen Einschränkungen auf den irakischen Widerstand? Die taktische Einschränkung ist, er überbetont den militärischen Aspekt und vernachlässigt den politischen. Das sind Sachen, die kann man leicht skandalisieren, finde ich. Da kann man sagen, das ist ja unfassbar. Leute, die für Emanzipation stehen, haben solche Passagen in ihrem Buch. Aber auch die Sachen, die ich jetzt versucht habe zu verdeutlichen an der Frage der Missachtung der französischen Literatur. Was ja etwas damit zu tun hat, was elementar etwas damit zu tun hat, ob wir davon überzeugt sind, dass in diesen Zeiten, die keine revolutionären sind, so etwas wie Reflexion innehalten, Buch lesen und am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen können. Theaterstück sehen. Ich weiß, die Menschen tun es nicht. Darüber müsst ihr mich nicht belehren. Und davon so bedrückt zu sein, früher ist das vielleicht mal Beckett gelungen, dass man am nächsten Tag nicht funktionieren kann, ist etwas völlig anderes als das pathetische Aufrufen, entweder wir siegen oder sie zermalmen uns. Es ist etwas substanziell anderes. Da liegt die Differenz. Ich mache keine Konzession an die Frage, wie alt ich bin. Ich diskutiere grundsätzlich nur richtig und falsch. Nur richtig und falsch. Das andere ist alles Quatsch. Glaubt mir das. Ich würde auch niemals irgendeinem Diskutanten sagen, das ist deiner Jugend geschuldet. Du darfst das oder du darfst das nicht, oder ist deiner Jugend geschuldet oder meinen grauen Haaren geschuldet, sondern es kann immer nur richtig und falsch zählen. Es geht nicht anders. Alles andere wäre die Psychologisierung von Auseinandersetzungen, die wir führen. Es geht also nicht. Und ich will trotzdem etwas eingestehen. Ich habe gegenüber all den Sachen, die jetzt so unumstritten umjubelt sind, eine defensive, ich gebe es auch zu, eine ängstliche Haltung. Ich nehme ein Beispiel von heute. Es ist unübersehbar, wie viele Menschen, meinetwegen mit glühenden Herzen, behaupten, in Ägypten passiere gerade etwas super Erfreuliches. Der Diktator ist weg. Die Leute haben, so unbeholfen wie es vielleicht im ersten Zug, immerhin gegen Tyrannei, Korruption, Verunmöglichung von Lebensbedingungen gekämpft. Und ich sehe jetzt so etwas wie, zum ersten Mal kommt durch, vielleicht sind doch die Muslimbrüder stärker. Vielleicht wächst ein legitimer Aufruhr, eine legitime Rebellion, den Initiatoren der Rebellion über den Kopf. Vielleicht werden die Initiatoren von etwas ausgeschaltet und abgelöst durch etwas sehr Bedrückendes, Reaktionäres. In dem Moment, wo die Armee, die ja eigentlich die Säule der alten Herrschaft verkörpert, dafür sorgen muss, dass Israels Botschaft nicht gestürmt wird. Das ist 4-5 Tage alt. Beschleicht mich die Angst, und das ist keine Kritik an irgendwelchen Initiatoren, dass etwas einen Verlauf nimmt, der im ersten Jubel gar nicht antizipierbar war. Es ist immer unzutreffend oder oft unzutreffend zu sagen, schlimmer kann es ja nicht kommen. Sondern es ist manchmal auch richtig, und das ist kein historischer Pessimismus oder so etwas, ihr könnt das Ängstlichkeit nennen, zu sagen, viele Anläufe sind ganz anders geendet, als die modernen Initiatoren sich das gewünscht haben. Natürlich bin ich geprägt, also ich bin in meinem Leben sozusagen von dieser Ängstlichkeit geprägt, weil ich als sehr junger Mann miterlebt habe, welcher Enthusiasmus aufblühte, als das Schah-Regime gestürzt wurde. In diesen Wochen oder Monaten der Übergangsregierung, in der moderne Leute waren, säkulare Leute waren, Radikaldemokraten waren, ein bisschen Volksmutschade hin, egal was man davon hält, waren. Menschen, die ich davor kennengelernt habe, hier als Ankläger der Kerker, der Methoden, der Brutalität, der Armut, die durch das Schah-Regime betroffen waren, deswegen im Exil waren. Es war eine enge Freundschaft durchaus. Die mussten mit ansehen, dass aus dem Schah-Regime das Mullah-Regime wurde. Dass eine emanzipatorische Hoffnung, auf die sie gesetzt haben, für die sie gekämpft haben, durch eine andere Form von Reaktion erschlagen wurde. Diese Sichtweise, dass man ängstlich ist, wenn Leute unangemessen idealisieren, also sozusagen sich immunisieren dagegen, dass da auch ein ganz gefährliches Potenzial ist. Versteht ihr? In diesen Jahren, natürlich habe ich jeden Tag sofort in die Zeitung geguckt, soweit ich das kann, in ausländische Zeitungen geguckt, als diese Riots in den Banlieues waren. Und natürlich habe ich die Dämonisierung durch die französische Staatsgewalt oder das Wort, da muss man mit dem Kercher ran, gesehen, dieses Sarkozy-Wort, und Angst um die Akteure gehabt. Sozusagen das erste Empfinden von Solidarität. Aber ich kann nicht übersehen, wenn so viele Frauen, wie Marianne das gesagt hat, gleichzeitig sagen, in diesen Banlieues gibt es Strukturen, die sind faschistoid. Die zwingen mich zur Unterwerfung unter eine bestimmte Sicht auf die Welt und Dogmatik. Und die sind staatsfern, diese Strukturen. Sie sind, das heißt doch in keiner Weise, dass ich postulieren würde, da müsste der Staat mal mit aller Härte rein. Nein. Aber das verbietet mir die Apologetik der Armutsviertel und ihrer Schönheit. Das ist unzutreffend. Und deswegen gibt es in so vielen Punkten Aufruhr. Und die kühle analytische Distanz versucht, die Begrenztheit des Aufruhrs mitzudenken. Ich sehe mit gleichem Enthusiasmus wie viele von euch wahrscheinlich jetzt die Bilder aus Madrid. Und ich höre hin und besorge mir Sachen und sehe, Gott, ist das staatsbürgerlich. Das ist da ganz weit weg von dieser Lektüre. Das ist Appell an Staat und Politik, was da im Moment stattfindet. Daran, dann kann ich keine Kritik der Form, sondern muss eine Kritik des Inhalts machen. Diese Sichtweise lass dich nicht unterkriegen davon, dass auch was extrem Hässliches in der Rebellion sein kann. Ich werde dadurch nicht Vertreter der Ordnung, aber nicht Apologet dessen, was vordergründig zum Beispiel was abfackelt. Das ist zunächst einmal eine Entladung und wirklich nicht mehr. Und wer da nicht analytisch rangeht, möchte selbst was für sein Gefühl haben. Guck mal, Hanna, ihr habt, und ich kritisiere das auch nicht, ihr habt so viele Bücher auch publiziert von der von mir vehement kritisierten Antiglobalisierungsattack-Szene. In diesem Buch. Doch, Anna. Wir haben kein einziges Buch von Attack. Nein, nicht. Ich sage von der. Also globalisierungskritische mit Beiträgen von. Ich habe das doch. Wir haben eins. Ich wollte nur sagen, dieses Buch macht eine in weiten Teilen zutreffende Kritik an Attack. Eine in ganz weiten Teilen zutreffende Kritik an Attack, an dem Irrsinn, sich einzubilden, man könne die Welt erretten mit der Tobin-Steuer. Dieses Buch macht eine präzise Kritik an mittelständischen Hoffnungen oder mittelständischen Gebaren von Umweltbewusstsein und gesund Leben. Eine sehr richtige, zutreffende Kritik. Wer das gelesen hat, kann nicht mehr mit diesem Pack gegen den Stuttgarter Bahnhof demonstrieren. Das ist einfach so. Also ich negiere nicht die zutreffenden Momente, sondern ich sage, alles, aber auch alles ist beschädigt, wenn Missachtung der Kunst plus Hisbollah plus irakischer Widerstand gleichrangig vorkommt als auch ganz schön wild, was los in der Welt. Gut, ich soll das Schlusswort haben, sozusagen, bevor der Moderator das echte Schlusswort hat. Ja, Thomas, ich finde natürlich richtig und falsch keine Kategorien. Für wer bestimmt, was richtig und was falsch ist? Ich finde, dass dieses Buch derartig kontrovers hier heute Abend aufgefächert wurde, dass ich wirklich jedem raten würde, es wirklich sorgfältig zu lesen, nicht zu überfliegen. Und es bitte betrachtet es als Baukasten, es hat 100 Seiten. Da, wo man angesprochen wird, kann man weitermachen. Da, wo man etwas das Gefühl hat, es geht in eine Richtung, die einen bereichern kann, kann man ja fortfahren zu diskutieren. Oder man kann sich auch in die Vergangenheit begeben und nach den Wurzeln dieses Buches suchen. Ich erinnere mich vor wenigen Wochen saß ich mit zwei linken, guten Leuten zusammen und wir sprachen über den Aufruhr im Maghreb. Und ich sagte, Mann, das ist ja wahnsinnig. Das hätte man doch vor kurzer Zeit überhaupt nicht gedacht, was sich da abspielt. Das ist doch der Irrsinn. Das ist doch so ein hoffnungsvoller Anfang. Und die sagten ganz kalt zu mir, ja, aber da gibt es ja gar keine linken Traditionen. Und damit war für sie dieser Aufstand im Leeren. Dass dieser Aufstand aber ganz viel bedeutet, haben mir so viele Leute, die daher kommen, also zwei Autoren von uns und etliche andere gesagt, die das erste Mal in ihrem Leben stolz darauf sind, sich arabischer Herkunft zu bezeichnen, ich komme daher, das erste Mal, die so total stolz sind. Und es ist doch in Gottes Namen egal, was daraus wird. Dieses, was jetzt stattgefunden hat, ist ein Lernprozess. Und dieser Lernprozess ist doch das Wichtige. Es ist natürlich nicht egal, was passiert, das ist jetzt polemisch, das nehme ich zurück. Aber es ist doch ein Lernprozess, der kollektiv stattfindet. Und immer muss es doch um Lernprozesse gehen und um den Erhalt dieses, was die Situationisten radioaktiven Kadaver der Entrüstung, des Widerstands. Das ist ein Kadaver, der immer weiter strahlt, und den zu erhalten, dafür sind auch solche Bücher vielleicht gut.